Kapitel 14 von Der Golem. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Golem von Gustav Meyrink. Kapitel 14 Weib. Wo nur Charousek blieb. Beinahe 24 Stunden waren vergangen, und noch immer ließ er sich nicht blicken. Sollte er das Zeichen vergessen haben, das wir verabredet hatten? Oder sah er es vielleicht nicht? Ich ging ans Fenster und richtete den Spiegel so, dass der Sonnenstrahl, der darauf schien, genau auf das vergitterte Guckloch seiner Kellerwohnung fiel. Das Eingreifen Hillels gestern hatte mich ziemlich beruhigt. Bestimmt würde er mich gewarnt haben, wenn eine Gefahr im Anzug wäre. Überdies, Wassertrum konnte nichts von Belang mehr unternommen haben. Gleich nachdem er mich verlassen hatte, war er in seinen Laden zurückgekehrt. Ich warf einen Blick hinunter. Richtig, da lehnte er unbeweglich hinter seinen Herdplatten, genauso wie ich ihn schon frühmorgens gesehen hatte. Unerträglich, das ewige Warten. Die milde Frühlingsluft, die durch das offene Fenster aus dem Nebenzimmer hereinströmte, machte mich krank vor Sehnsucht. Dies schmelzende Tropfen von den Dächern und wie die feinen Wasserschnüre im Sonnenlicht glänzten. Es zog mich hinaus an unsichtbaren Fäden. Voll Ungeduld ging ich in der Stube auf und ab, warf mich in einen Sessel, stand wieder auf. Dieses süchtige Keimen einer ungewissen Verliebtheit in meiner Brust, es wollte nicht weichen. Die ganze Nacht über hatte es mich gequält. Einmal war es Angelina gewesen, die sich an mich geschmiegt. Dann widersprach ich scheinbar ganz harmlos mit Miriam, und kaum hatte ich das Bild zerrissen, kam abermals Angelina und küßte mich. Ich roch den Duft ihres Haares, und ihr weicher Zobelpelz kitzelte mich am Hals, rutschte von ihren entblößten Schultern, und sie wurde zu Rosina, die mit trunkenen, halbgeschlossenen Augen tanzte, im Frack, nackt. Und alles in einem Halbschlaf, der doch genauso gewesen war wie Wachsein. Wie ein süßes, verzehrendes, dämmeriges Wachsein. Gegen Morgen kam dann mein Doppelgänger an mein Bett, der schattenhafte Habal Garmin, der Hauch der Knochen, von dem Hillel gesprochen, und ich sah ihm an den Augen an, er war in meiner Macht, musste mir jede Frage beantworten, die ich ihm stellen würde, nach irdischen oder jenseitigen Dingen, und er wartete nur darauf, aber der Durst nach dem Geheimnisvollen konnte nicht an gegen die Schwüle meines Blutes, und versickerte im dürren Erdreich meines Verstandes. Ich schickte das Phantom weg, es solle zum Spiegelbild Angelinas werden, und es schrumpfte zusammen zu dem Buchstaben Aleph, wuchs wieder empor, stand da als das Kolossweib, splitternackt, wie ich es einstens im Buch Ibbur gesehen, mit dem Pulse gleich einem Erdbeben, und beugte sich über mich, und ich atmete den betäubenden Geruch ihres heißen Fleisches ein. Kam denn Charousek immer noch nicht? Die Glocken sangen von den Kirchtürmen. Eine Viertelstunde wollte ich noch warten, dann aber hinaus, durch belebte Straßen voll festtägig gekleideter Menschen schlendern, mich in das frohe Gewimmel mischen in den Stadtteilen der Reichen, schöne Frauen sehen mit koketten Gesichtern und schmalen Händen und Füßen. Vielleicht begegnete ich dabei Charousek zufällig, entschuldigte ich mich vor mir selbst. Ich holte das altertümliche Tarockspiel vom Bücherbord, um mir die Zeit rascher zu vertreiben. Vielleicht ließ sich aus den Bildern Anregung schöpfen zum Entwurf einer Kamee? Ich suchte nach dem Pagad. Nicht zu finden. Wo konnte er hingeraten sein? Ich blätterte noch einmal die Karten durch und verlor mich in Nachdenken über ihren verborgenen Sinn. Besonders der Gehängte. Was konnte er nur bedeuten? Ein Mann hängt an einem Seil zwischen Himmel und Erde, den Kopf abwärts, die Arme auf den Rücken gebunden, den rechten Unterschenkel über das linke Bein verschränkt, dass es aussieht wie ein Kreuz über einem verkehrten Dreieck? Unverständliches Gleichnis. Da, endlich, Charousek kam. Oder doch nicht? Freudige Überraschung, es war Miriam. »Wissen Sie, Miriam, dass ich soeben zu Ihnen hinunter wollte und Sie bitten, eine Spazierfahrt mit mir zu machen?« Es war nicht ganz die Wahrheit, aber ich machte mir weiter keine Gedanken darüber. nicht wahr? Sie schlagen es mir nicht ab. Ich bin heute so unendlich froh im Herzen, dass Sie, gerade Sie, Mirjam, meiner Freude die Krone aufsetzen müssen.« »Spazieren fahren?« wiederholte sie derart verblüfft, dass ich laut auflachen musste. »Ist denn der Vorschlag gar so wunderbar?« »Nein, nein, aber...« Sie suchte nach Worten. »Unerhört merkwürdig. Spazieren fahren.« »Durchaus nicht merkwürdig, wenn Sie sich vorhalten, dass es Hunderttausende von Menschen tun, eigentlich ihr ganzes Leben nichts anderes tun.« »Ja, andere Menschen«, gab sie immer noch vollständig überrumpelt zu. Ich fasste ihre beiden Hände. »Was andere Menschen an Freude erleben dürfen, möchte ich, dass Sie, Mirjam, in noch unendlich viel reicherem Maße genießen.« Sie wurde plötzlich leichenblaß, und ich sah an der starren Taubheit ihres Blickes, woran sie dachte. Es gab mir einen Stich. »Sie dürfen es nicht immer mit sich herumtragen, Mirjam«, redete ich ihr zu, »das Wunder. Wollen Sie mir das nicht versprechen, aus Freundschaft?« Sie hörte die Angst in meinen Worten und blickte mich erstaunt an. »Wenn es Sie nicht so angriffe, könnte ich mich mit Ihnen freuen. Aber so, wissen Sie, dass ich tief besorgt bin um Sie, Mirjam, um, wie soll ich nur sagen, um Ihre seelische Gesundheit? Fassen Sie es nicht wörtlich auf, aber ich wollte, das Wunder wäre nie geschehen.« Ich erwartete, sie würde mir widersprechen, aber sie nickte nur, in Gedanken versunken. »Es verzehrt Sie. Habe ich nicht recht, Mirjam?« Sie raffte sich auf. »Manchmal möchte ich beinahe auch, es wäre nicht geschehen.« Es klang wie ein Hoffnungsstrahl für mich. »Wenn ich mir denken soll«, sprach sie ganz langsam und traumverloren, »dass Zeiten kommen könnten, wo ich ohne solche Wunder leben müsste.« »Sie können doch über Nacht reich werden und brauchen dann nicht mehr«, fuhr ich ihr unbedacht in die Rede, hielt aber rasch inne, als ich das Entsetzen in ihrem Gesicht bemerkte. »Ich meine, Sie können plötzlich auf natürliche Weise Ihrer Sorgen enthoben werden, und die Wunder, die Sie dann erleben, würden geistiger Art sein, innere Erlebnisse.« Sie schüttelte den Kopf und sagte hart, »Innere Erlebnisse sind keine Wunder. Erstaunlich genug, dass es Menschen zu geben scheint, die überhaupt keine haben. Seit meiner Kindheit, Tag für Tag, Nacht für Nacht erlebe ich...« Sie brach mit einem Ruck ab, und ich erriet, dass noch etwas anderes in ihr war, von dem sie mir nie gesprochen hatte. Vielleicht das Weben unsichtbarer Geschehnisse, ähnlich den meinen. »Aber das gehört nicht hierher. Selbst wenn einer aufstünde und machte Kranke gesund durch Handauflegen, ich könnte es kein Wunder nennen. Erst wenn der leblose Stoff, die Erde, beseelt wird vom Geist und die Gesetze der Natur zerbrechen, dann ist das geschehen, wonach ich mich sehne, seit ich denken kann. Mir hat einmal mein Vater gesagt, es gäbe zwei Seiten der Kabbala, eine magische und eine abstrakte, die sich niemals zur Deckung bringen ließen. Wohl könne die magische die abstrakte an sich ziehen, aber nie und nimmer umgekehrt. Die magische ist ein Geschenk, die andere kann errungen werden, wenn auch nur mit Hilfe eines Führers.« Sie nahm den ersten Faden wieder auf. »Das Geschenk ist es, nach dem ich dürste. Was ich erringen kann, ist mir gleichgültig und wertlos wie Staub. Wenn ich mir denken soll, es könnte Zeiten geben, sagte ich vorhin, wo ich wieder ohne diese Wunder leben müsste.« Ich sah, wie sich ihre Finger krampften, und Reue und Jammer zerfleischten mich. »Ich glaube, ich sterbe jetzt schon angesichts der bloßen Möglichkeit.« »Ist das der Grund, weshalb Sie auch wünschten, das Wunder wäre nie geschehen?«, forschte ich. »Nur zum Teil. Es ist noch etwas anderes da. Ich...« Sie dachte einen Augenblick nach. »War noch nicht reif dazu, ein Wunder in dieser Form zu erleben. Das ist es. Wie soll ich es Ihnen erklären? Nehmen Sie einmal an, bloß als Beispiel, ich hätte seit Jahren jede Nacht ein und denselben Traum, der sich immer weiter fortspinnt und in dem mich jemand, sagen wir, ein Bewohner einer anderen Welt, belehrt und mich nicht nur an einem Spiegelbilde von mir selbst und seinen allmählichen Veränderungen zeigt, wie weit ich von der magischen Reife bin, ein Wunder erleben zu können, entfernt bin, sondern mir auch in Verstandesfragen, wenn sie mich einmal tagsüber beschäftigen, derart Aufschluss gibt, dass ich es jederzeit nachprüfen kann. Sie werden mich verstehen. Ein solches Wesen ersetzt einem an Glück alles, was es sich auf Erden ausdenken lässt. Es ist für mich die Brücke, die mich mit dem Drüben verbindet, ist die Jakobsleiter, auf der ich mich über die Dunkelheit des Alltags erheben kann ins Licht, ist mir Führer und Freund und alle meine Zuversicht, dass ich mich auf den dunklen Wegen, die meine Seele geht, nicht verirren kann in Wahnsinn und Finsternis, setze ich auf ihn, der mich noch nie belogen hat. Da, mit einem Mal, entgegen allem, was er mir gesagt hat, kreuzt ein Wunder mein Leben. Wem soll ich jetzt glauben? War das, was mich die vielen Jahre über ununterbrochen erfüllt hat, eine Täuschung? Wenn ich daran zweifeln müsste, ich stürzte kopfüber in einen bodenlosen Abgrund. Und doch ist das Wunder geschehen. Ich würde aufjauchzen vor Freude, wenn... »Wenn«, unterbrach ich sie atemlos. Vielleicht sprach sie selbst das erlösende Wort, und ich konnte ihr alles eingestehen. »Wenn ich erführe, dass ich mich geirrt habe, dass es gar kein Wunder war. Aber ich weiß so genau, wie ich weiß, dass ich hier sitze, ich ginge zugrunde daran.« Mir blieb das Herz stehen. »Zurückgerissen zu werden, vom Himmel wieder herabmüssen auf die Erde, glauben Sie, dass das ein Mensch ertragen kann?« »Bitten Sie doch Ihren Vater um Hilfe«, sagte ich ratlos vor Angst. »Meinen Vater um Hilfe?« Sie blickte mich verständnislos an. »Wo es nur zwei Wege für mich gibt, kann er da einen dritten finden?« »Wissen Sie, was die einzige Rettung für mich wäre? Wenn mir das geschehe, was Ihnen geschehen ist. Wenn ich in dieser Minute alles, was hinter mir liegt, mein ganzes Leben bis zum heutigen Tag, vergessen könnte. Ist es nicht merkwürdig? Was Sie als Unglück empfinden, wäre für mich das höchste Glück.« Wir schwiegen beide noch eine lange Zeit. Dann ergriff sie plötzlich meine Hand und lächelte, beinahe fröhlich. »Ich will nicht, dass Sie sich meinetwegen grämen. Sie tröstete mich. Mich. Vorhin waren Sie so voll Freude und Glück über den Frühling draußen, und jetzt sind Sie die Betrübnis selbst. Ich hätte Ihnen überhaupt nichts sagen sollen. Reißen Sie es aus Ihrem Gedächtnis und denken Sie weiter so heiter wie vorhin. Ich bin ja auch so froh.« »Sie froh, Miriam?« unterbrach ich sie bitter. Sie machte ein überzeugtes Gesicht. »Ja, wirklich froh. Als ich zu Ihnen heraufging, war ich so unbeschreiblich ängstlich. Ich weiß nicht warum, ich konnte das Gefühl nicht loswerden, dass Sie in einer großen Gefahr schweben.« Ich horchte auf. »Aber statt mich darüber zu freuen, Sie gesund und wohl aufzutreffen, habe ich Sie angeunkt und...« Ich zwang mich zur Lustigkeit. »Und das können Sie nur gut machen, wenn Sie mit mir ausfahren.« Ich mühte mich, so viel Übermut wie möglich in meine Stimme zu legen. »Ich möchte doch einmal sehen, Miriam, ob es mir nicht gelingt, Ihnen die trüben Gedanken zu verscheuchen. Sagen Sie, was Sie wollen. Sie sind noch lange kein ägyptischer Zauberer, sondern vorläufig nur ein junges Mädchen, dem der Tauwind noch manchen bösen Streich spielen kann.« Sie wurde plötzlich ganz lustig. »Ja, was ist denn heute mit Ihnen, Herr Pernat? So habe ich Sie noch nie gesehen. Übrigens Tauwind. Bei uns Judenmädchen lenken bekanntlich die Eltern den Tauwind, und wir haben nur zu gehorchen. Tun es natürlich auch. Es steckt uns schon so im Blut.« »Mir ja nicht«, setzte sie ernsthafter hinzu. »Meine Mutter hat bös gestreikt, als sie den hässlichen Aaron Wassertrum heiraten sollte.« »Was? Ihre Mutter? Den Trödler da unten?« Miriam nickte. »Gott sei Dank ist es nicht zustande gekommen. Für den armen Menschen freilich war es ein vernichtender Schlag.« »Armer Mensch, sagen Sie?« fuhr ich auf. »Der Kerl ist ein Verbrecher.« Sie wiegte nachdenklich den Kopf. »Gewiss, er ist ein Verbrecher. Aber wer in einer solchen Haut steckt und kein Verbrecher wird, muss ein Prophet sein.« Ich rückte neugierig näher. »Wissen Sie genaueres über ihn? Mich interessiert das. Aus ganz besonderen...« »Wenn Sie einmal seinen Laden von innen gesehen hätten, Herr Pernat, wüssten sie sofort, wie es in seiner Seele ausschaut. Ich sage das, weil ich als Kind sehr oft drin war. Warum sehen Sie mich so erstaunt an? Ist denn das so merkwürdig? Gegen mich war er immer freundlich und gütig. Einmal sogar, erinnere ich mich, schenkte er mir einen großen, blitzenden Stein, der mir besonders unter seinen Sachen gefallen hatte. Meine Mutter sagte, es sei ein Brillant, und ich musste ihn natürlich sofort zurücktragen. Erst wollte er ihn lange nicht wiedernehmen, aber dann riss er ihn mir aus der Hand und warf ihn voll Wut weit von sich. Ich habe danach noch gesehen, wie ihm die Tränen aus den Augen stürzten. Ich konnte auch damals schon genug Hebräisch, um zu verstehen, was er murmelte. Alles ist verflucht, was meine Hand berührt. Es war das letzte Mal, dass ich ihn besuchen durfte. Nie wieder hat er mich dann aufgefordert, zu ihm zu kommen. Ich weiß auch warum. Hätte ich ihn nicht zu trösten versucht, wäre alles beim Alten geblieben. So aber, weil er mir unendlich leid tat und ich es ihm sagte, wollte er mich nicht mehr sehen. Verstehen Sie das nicht, Herr Pernath? Es ist doch so einfach. Er ist ein Besessener, ein Mensch, der sofort misstrauisch, unheilbar misstrauisch wird, wenn jemand an sein Herz rührt. Er hält sich für noch viel hässlicher, als er in Wirklichkeit ist, wenn das überhaupt möglich sein kann, und darin wurzelt sein ganzes Denken und Handeln. Man sagt, seine Frau hätte ihn gern gehabt. Vielleicht war es mehr Mitleid als Liebe, aber immerhin glaubten es sehr viele Leute. Der Einzige, der vom Gegenteil tief durchdrungen war, war er. Überall witterte er Verrat und Hass. Nur bei seinem Sohn machte er eine Ausnahme. Ob es daher kam, dass er ihn vom Säuglingsalter an hatte heranwachsen sehen, also das Keimen jeder Eigenschaft von Urbeginn in dem Kind sozusagen miterlebte und daher nie zu einem Punkte gelangte, wo sein Misstrauen hätte einsetzen können, oder ob es im jüdischen Blute lag, alles, was an Liebesfähigkeit in ihm lebte, auf seinen Nachkommen auszugießen, in jener instinktiven Furcht unserer Rasse, wir könnten aussterben und eine Mission nicht erfüllen, die wir vergessen haben, die aber dunkel in uns fortlebt, wer kann das wissen? Mit einer Umsicht, die beinahe an Weisheit grenzte und bei einem unbelesenen Menschen wie er wunderbar ist, leitete er die Erziehung seines Sohnes. Mit dem Scharfsinn eines Psychologen räumte er dem Kinde jedes Erlebnis aus dem Weg, das zur Entwicklung der Gewissenstätigkeit hätte beitragen können, um ihm künftige seelische Leiden zu ersparen. Er hielt ihm als Lehrer einen hervorragenden Gelehrten, der die Ansicht verfocht, die Tiere seien empfindungslos und ihre Schmerzäußerungen rein mechanische Reflexe. Aus jedem Geschöpf so viel Freude und Genuss für sich selbst herauspressen wie nur irgend möglich und dann die Schale sofort als nutzlos wegwerfen. Das war ungefähr das ABC seines weitblickenden Erziehungssystems. Dass das Geld als Standarte und Schlüssel zur Macht dabei eine große Rolle spielte, können Sie sich denken, Herr Pernath. Und so wie er selbst den eigenen Reichtum sorgsam geheim hält, um die Grenzen seines Einflusses in Dunkel zu hüllen, so ersann er sich Mittel, seinem Sohn Ähnliches zu ermöglichen, ihm aber gleichzeitig die Qual eines scheinbar ärmlichen Lebens zu ersparen. Er durchtränkte ihn mit der infernalischen Lüge von der Schönheit, brachte ihm die äußere und innere Gebärde der Ästhetik bei, lehrte ihn äußerlich die Lilie auf dem Felde heucheln und innerlich ein Aasgeier sein. Natürlich war das mit der Schönheit wohl kaum eigene Erfindung von ihm, vermutlich die Verbesserung eines Ratschlags, den ihm ein Gebildeter gegeben hat. Dass ihn sein Sohn später leugnete, wo und wann er nur konnte, nahm er niemals übel. Im Gegenteil, er machte es ihm zur Pflicht, denn seine Liebe war selbstlos und, wie ich es schon einmal von meinem Vater sagte, von der Art, die übers Grab hinausgeht. Miriam schwieg einen Augenblick, und ich sah ihr an, wie sie ihre Gedanken stumm weiterspann, hörte es an dem veränderten Klang ihrer Stimme, als sie sagte, »Seltsame Früchte wachsen auf dem Baum des Judentums.« »Sagen Sie, Miriam«, fragte ich, »haben Sie nie davon gehört, dass Wassertrum eine Wachsfigur in seinem Laden stehen hat? Ich weiß nicht mehr, wer es mir erzählt hat. Es war vielleicht nur ein Traum.« »Nein, nein, das ist schon richtig, Herr Pernath. Eine lebensgroße Wachsfigur steht in der Ecke, in der er mitten unter dem tollsten Gerümpel auf seinem Strohsack schläft. Er hat sie vor Jahren einem Schaubudenbesitzer abgewuchert, heißt es, bloß weil sie einem Mädchen, einer Christin, ähnlich sah, die angeblich einmal seine Geliebte gewesen sein soll. Charuseks Mutter, drängte es sich mir auf. Ihren Namen wissen Sie nicht, Mirjam? Mirjam schüttelte den Kopf. Wenn Ihnen daran liegt, soll ich mich erkundigen? Ach Gott, nein, Mirjam, es ist mir vollkommen gleichgültig. Ich sah an ihren blitzenden Augen, dass sie sich in Eifer geredet hatte. Sie durfte nicht wieder zu sich kommen, nahm ich mir vor. Aber was mich viel mehr interessiert, ist das Gebiet, von dem Sie vorhin flüchtig sprachen. Ich meine das vom Tauwind. Ihr Vater würde Ihnen doch gewiss nicht vorschreiben, wen Sie heiraten sollen. Sie lachte lustig auf. »Mein Vater? Wo denken Sie hin?« »Nun, das ist ein großes Glück für mich.« »Wieso?« fragte sie arglos. »Weil ich dann noch Chancen habe.« Es war nur ein Scherz, und sie nahm es auch nicht anders hin, aber doch sprang sie rasch auf und ging ans Fenster, um mich nicht sehen zu lassen, dass sie rot wurde. Ich lenkte ein, um ihr aus der Verlegenheit zu helfen. »Das eine bitte ich mir aus als alter Freund. Mich müssen Sie einweihen, wenn's einmal so weit ist. Oder gedenken Sie überhaupt, ledig zu bleiben?« »Nein, nein, nein!« Sie wehrte so entschlossen ab, dass ich unwillkürlich lächelte. »Einmal muss ich ja doch heiraten.« »Natürlich, selbstverständlich.« Sie wurde nervös wie ein Backfisch. »Können Sie denn nicht eine Minute ernst bleiben, Herr Pernath?« Ich machte gehorsam ein Lehrergesicht, und sie setzte sich wieder. »Also, wenn ich sage, ich muss doch einmal heiraten, so meine ich damit, dass ich mir zwar bis jetzt den Kopf über die näheren Umstände nicht zerbrochen habe, den Sinn des Lebens aber gewiss nicht verstünde, wenn ich annehmen würde, ich sei als Weib auf die Welt gekommen, um kinderlos zu bleiben.« Das erste Mal, seit ich sie kannte, sah ich das Frauenhafte in ihren Zügen. »Es gehört mit zu meinen Träumen«, fuhr sie leise fort, »mir vorzustellen, dass es ein Endziel sei, wenn zwei Wesen zu einem verschmelzen. Zu dem, was... Haben Sie nie vom ägyptischen Osiriskult gehört? Zu dem verschmelzen, was der Hermaphrodit als Symbol bedeuten mag.« Ich horchte gespannt auf. »Der Hermaphrodit?« »Ich meine, die magische Vereinigung von männlich und weiblich im Menschengeschlecht zu einem Halbgott. Als Endziel. Nein, nicht als Endziel. Als Beginn eines neuen Weges, der ewig ist, kein Ende hat.« »Und hoffen Sie, dereinst denjenigen zu finden?« fragte ich erschüttert, »den Sie suchen? Kann es nicht sein, dass er in einem fremden Land lebt, vielleicht gar nicht auf Erden ist?« »Davon weiß ich nichts«, sagte sie einfach. »Ich kann nur warten. Wenn er durch Zeit und Raum von mir getrennt ist, was ich nicht glaube, weshalb wäre ich dann hier im Ghetto angebunden? Oder durch die Klüfte gegenseitigen Nichterkennens, und ich finde ihn nicht, dann hat mein Leben keinen Zweck gehabt und war das gedankenlose Spiel eines idiotischen Dämons.« »Aber bitte, bitte, reden wir nicht mehr davon«, flehte sie. »Wenn man den Gedanken nur ausspricht, bekommt er schon einen hässlichen, irdischen Beigeschmack, und ich möchte nicht...« Sie brach plötzlich ab. »Was möchten Sie nicht, Mirjam?« Sie hob die Hand, stand rasch auf und sagte, »Sie bekommen Besuch, Herr Pernath.« Seidenkleider raschelten auf dem Gang. Ungestümes Klopfen, dann »Angelina.« Mirjam wollte gehen, ich hielt sie zurück. »Darf ich vorstellen?« »Die Tochter eines lieben Freundes, Frau Gräfin...« »Nicht einmal vorfahren kann man mehr. Überall das Pflaster aufgerissen. Wann werden Sie einmal in eine menschenwürdige Gegend siedeln, Meister Pernath? Draußen schmilzt der Schnee und der Himmel jubelt, dass es einem die Brust zersprengt, und Sie hocken hier in Ihrer Tropfsteingrotte wie ein alter Frosch. Übrigens wissen Sie, dass ich gestern bei einem Juwelier war und er gesagt hat, Sie seien der größte Künstler, der feinste Gemmenschneider, den es heute gibt, wenn nicht einer der größten, die je gelebt haben?« Angelina plauderte wie ein Wasserfall, und ich war verzaubert, sah nur mehr ihre strahlenden blauen Augen, die kleinen Füße in den winzigen Lackstiefeln, sah das kapriziöse Gesicht aus dem Wust von Pelzwerk leuchten und die rosigen Ohrläppchen. Sie ließ sich kaum Zeit, auszuatmen. »An der Ecke steht mein Wagen. Ich hatte schon Angst, Sie nicht zu Hause zu treffen. Sie haben doch hoffentlich noch nicht zu Mittag gegessen? Wir fahren zuerst...« »Ja, wohin fahren wir zuerst? Wir fahren zuerst einmal... Warten Sie. Ja, vielleicht in den Baumgarten oder kurz irgendwohin ins Freie, wo man so recht das Keimen und heimliche Sprossen in der Luft ahnt. Kommen Sie, nehmen Sie Ihren Hut, und dann essen wir bei mir, und dann schwätzen wir bis abends. Nehmen Sie doch Ihren Hut, worauf warten Sie denn? Eine warme, ganz weiche Decke ist unten, da wickeln wir uns ein bis in die Ohren und kuscheln uns zusammen, bis uns siedend heiß wird.« »Was sollte ich nur sagen? Soeben habe ich mit der Tochter meines Freundes eine Spazierfahrt verabredet.« Miriam hatte sich bereits hastig von Angelina verabschiedet, noch ehe ich es aussprechen konnte. Ich begleitete sie bis vor die Tür, obschon sie mich freundlich abwehren wollte. »Hören Sie mich an, Miriam. Ich kann es Ihnen hier auf der Treppe nicht so sagen, wie ich an Ihnen hänge, und dass ich tausendmal lieber mit Ihnen...« »Sie dürfen die Dame nicht warten lassen, Herr Pernath«, drängte sie. »Adieu und viel Vergnügen.« Sie sagte es voll Herzlichkeit und unverstellt und echt, aber ich sah, dass der Glanz in ihren Augen erloschen war. Sie eilte die Treppe hinunter, und das Leid schnürte mir die Kehle zusammen. Mir war, als hätte ich eine Welt verloren. Wie im Rausch saß ich an Angelinas Seite. Wir fuhren in rasendem Trab durch die menschenüberfüllten Straßen. Eine Brandung des Lebens rings um mich, dass ich, halb betäubt, nur noch die kleinen Lichtflecke in dem Bilde, das an mir vorüberhuschte, unterscheiden konnte. Blitzende Juwelen in Ohrringen und Muffketten, blanke Zylinderhüte, weiße Damenhandschuhe, einen Pudel mit rosa Halsschleife, der kläffend in die Räder beißen wollte, schäumende Rappen, die uns entgegensausten in silbernen Geschirren, ein Ladenfenster, drin schimmernde Schalen voll Perlschnüre und funkelnden Geschmeiden, Seidenglanz um schlanke Mädchenhüften. Der scharfe Wind, der uns ins Gesicht schnitt, ließ mich die Wärme von Angelinas Körper doppelt sinnverwirrend empfinden. Die Schutzleute an den Kreuzungen sprangen respektvoll zur Seite, wenn wir an ihnen vorüberjagten. Dann ging's im Schritt über das Quai, das eine einzige Wagenreihe war, an der eingestürzten steinernen Brücke vorbei, umstaunt vom Gewühl gaffender Gesichter. Ich blickte kaum hin. Das kleinste Wort aus dem Munde Angelinas, ihre Wimpern, das eilige Spiel ihrer Lippen, alles, alles war mir unendlich viel wichtiger, als zuzusehen, wie die Felstrümmer dort unten den antaumelnden Eisschollen die Schultern entgegenstemmten. Parkwege, dann gestampfte, elastische Erde, dann Laubrascheln unter den Hufen der Pferde, nasse Luft, blätterlose Baumriesen voll Krähennestern, totes Wiesengrün mit weißlichen Inseln schwindenden Schnees. Alles zog an mir vorbei wie geträumt. Nur mit ein paar kurzen Worten, ja fast gleichgültig, kam Angelina auf Dr. Savioli zu sprechen. »Jetzt, wo die Gefahr vorüber ist«, sagte sie mit entzückender, kindlicher Unbefangenheit, »und ich weiß, dass es ihm auch wieder besser geht, kommt mir alles, was ich mitgemacht habe, so grässlich langweilig vor. Ich will mich endlich wieder einmal freuen, die Augen zumachen und untertauchen in dem glitzernden Schaum des Lebens. Ich glaube, alle Frauen sind so. Sie gestehen es bloß nicht ein. Oder sie sind so dumm, dass sie es selbst nicht wissen. Meinen Sie nicht auch?« Sie hörte gar nicht hin, was ich darauf antwortete. »Übrigens sind mir die Frauen vollständig uninteressant. Sie dürfen es natürlich nicht als Schmeichelei auffassen, aber wahrhaftig, die bloße Nähe eines sympathischen Mannes ist mir im kleinen Finger lieber als das anregendste Gespräch mit einer noch so gescheiten Frau. Es ist ja schließlich doch alles dummes Zeug, was man da zusammenschwätzt. Höchstens das bisschen Putzen. Na und, die Mode wechselt ja nicht gar so häufig. Nicht wahr? Ich bin leichtsinnig«, fragte sie plötzlich kokett, »dass ich mich, bestrickt von ihrem Reiz, zusammennehmen musste, nicht ihr Köpfchen zwischen meine Hände zu nehmen und sie in den Nacken zu küssen. Sagen Sie, dass ich leichtsinnig bin.« Sie schmiegte sich noch dichter an und hängte sich in mich ein. Wir fuhren aus der Allee heraus, an Bosketts entlang mit strohumwickelten Zierstauden, die aussahen in ihrer Hülle wie Rümpfe von Ungeheuern mit abgehauenen Gliedern und Häuptern. Leute saßen auf Bänken in der Sonne und blickten hinter uns drein und steckten die Köpfe zusammen. Wir schwiegen eine Weile und hingen unseren Gedanken nach. Wie war Angelina doch so vollständig anders, als sie bisher in meiner Einbildung gelebt hatte? Als sei sie erst heute für mich in die Gegenwart gerückt. War das wirklich dieselbe Frau, die ich damals in der Domkirche getröstet hatte? Ich konnte den Blick nicht wenden von ihrem halboffenen Mund. Sie sprach immer noch kein Wort, schien im Geiste ein Bild zu sehen. Der Wagen bog über eine feuchte Wiese. Es roch nach erwachender Erde. »Wissen Sie, Frau...« »Nennen Sie mich doch Angelina«, unterbrach sie mich leise. »Wissen Sie, Angelina, dass ich heute die ganze Nacht von Ihnen geträumt habe?« stieß ich gepresst hervor. Sie machte eine kleine rasche Bewegung, als wollte sie ihren Arm aus meinem ziehen, und sah mich groß an. »Merkwürdig! Und ich von Ihnen! Und in diesem Moment habe ich dasselbe gedacht.« Wieder stockte das Gespräch, und beide errieten wir, dass wir auch dasselbe geträumt hatten. Ich fühlte es an dem Beben ihres Blutes. Ihr Arm zitterte kaum merklich an meiner Brust. Sie blickte krampfhaft von mir weg aus dem Wagen hinaus. Langsam zog ich ihre Hand an meine Lippen, streifte den weißen, duftenden Handschuh zurück, hörte, wie ihr Atem heftig wurde, und presste toll vor Liebe meine Zähne in ihre Handballen. Stunden später ging ich wie ein Trunkener durch den Abendnebel hinab der Stadt zu. Planlos wählte ich die Straßen und ging lange, ohne es zu wissen, im Kreise herum. Dann stand ich am Fluss über eisernes Geländer gebeugt und starrte hinab in die tosenden Wellen. Noch immer fühlte ich Angelinas Arme um meinen Nacken, sah das steinerne Becken des Springbrunnens, an dem wir schon einmal Abschied voneinander genommen vor vielen Jahren, vor mir, mit den faulenden Ulmenblättern darin, und sie wanderte wieder mit mir, wie eben erst vor kurzem, den Kopf an meine Schulter gelehnt, stumm durch den fröstelnden, dämmerigen Park ihres Schlosses. Ich setzte mich auf eine Bank und zog den Hut tief ins Gesicht, um zu träumen. Die Wasser brausten über das Wehr, und ihr Rauschen verschlang die letzten aufmurrenden Geräusche der schlafengehenden Stadt. Wenn ich von Zeit zu Zeit meinen Mantel fester um mich zog und aufblickte, lag der Fluss in immer tieferen Schatten, bis er endlich, von der schweren Nacht erdrückt, schwarz-grau dahinströmte und der Gischt des Staudamms als weißer, blendender Streifen schräg hinüber ans andere Ufer lief. Mich schauderte bei dem Gedanken, wieder zurück zu müssen in mein trauriges Haus. Der Glanz eines kurzen Nachmittags hatte mich für immer zum Fremdling in meiner Wohnstätte gemacht. Eine Spanne von wenigen Wochen, vielleicht nur von Tagen, dann musste das Glück vorüber sein, und nichts blieb davon als eine wehe, schöne Erinnerung. Und dann? Dann war ich heimatlos hier und drüben, diesseits und jenseits des Flusses. Ich stand auf, wollte noch durch das Parkgitter einen Blick auf das Schloss werfen, hinter dessen Fenstern sie schlief, ehe ich in das finstere Ghetto ging. Ich schlug die Richtung ein, aus der ich gekommen war, tappte mich durch den dichten Nebel an Häuserreihen entlang und über schlummernde Plätze, sah schwarze Monumente drohend auftauchen und einsame Schilderhäuser und die Schnörkel von Barockfassaden. Der matte Schimmer einer Laterne wuchs zu riesigen, fantastischen Ringen in verblichenen Regenbogenfarben aus dem Dunst heraus, wurde zu fahlgelben, stechenden Augen und zerging hinter mir in der Luft. Mein Fuß tastete breite, steinerne Stufenflächen, mit Kies bestreut. Wo war ich? Ein Hohlweg, der steil aufwärts führt? Glatte Gartenmauern links und rechts? Die kahlen Äste eines Baumes hängen herüber. Sie kommen vom Himmel herunter, der Stamm verbirgt sich hinter der Nebelwand. Ein paar morsche, dünne Zweige brechen krachend ab, als mein Hut sie streift, und fallen an meinem Mantel hinab in den nebligen, grauen Abgrund, der mir meine Füße verbirgt. Dann ein strahlender Punkt, ein einsames Licht in der Ferne, irgendwo, rätselhaft, zwischen Himmel und Erde. Ich musste fehlgegangen sein. Es konnte nur die alte Schlosssteige sein, neben den Hängen der Fürstenbergschen Gärten. Dann lange Strecken lehmiger Erde, ein gepflasterter Weg. Ein massiger Schatten ragte hoch auf, den Kopf in einer schwarzen, steifen Zipfelmütze. Die Daliborka, der Hungerturm, in dem Menschen einst verschmachteten, derweilen Könige unten im Hirschgraben das Wild hetzten. Ein schmales, gewundenes Gässchen mit Schießscharten, ein Schneckengang, kaum breit genug, die Schultern durchzulassen, und ich stand vor einer Reihe von Häuschen, keines höher als ich. Wenn ich den Arm ausstreckte, konnte ich auf die Dächer greifen. Ich war in die Goldmachergasse geraten, wo im Mittelalter die alchemistischen Adepten den Stein der Weisen geglüht und die Mondstrahlen vergiftet haben. Es führte kein anderer Weg hinaus als der, den ich gekommen war. Aber ich fand die Mauerlücke nicht mehr, die mich eingelassen, stieß an ein Holzgatter. »Es nützt nichts. Ich muss jemand wecken, damit man mir den Weg zeigt«, sagte ich mir. »Sonderbar, dass hier ein Haus die Gasse abschließt, größer als die anderen und anscheinend wohnlich. Ich kann mich nicht entsinnen, es je bemerkt zu haben. Es muss wohl weiß getüncht sein, dass es so hell aus dem Nebel leuchtet. Ich gehe durch das Gatter, über den schmalen Gartenstreif, drücke das Gesicht an die Scheiben. Alles finster. Ich klopfe ans Fenster. Da geht drinnen ein steinalter Mann, eine brennende Kerze in der Hand, durch eine Tür mit greisenhaft wankenden Schritten bis mitten in die Stube, bleibt stehen, dreht langsam den Kopf nach den verstaubten alchemistischen Retorten und Kolben an der Wand, starrt nachdenklich auf die riesigen Spinnweben in den Ecken und richtet dann seinen Blick unverwandt auf mich. Der Schatten seiner Backenknochen fällt ihm auf die Augenhöhlen, dass es aussieht, als seien sie leer wie die einer Mumie. Er sieht mich offenbar nicht. Ich klopfe ans Glas. Er hört mich nicht, geht lautlos wie ein Schlafwandler wieder aus dem Zimmer. Ich warte vergebens. Klopfe ans Hoftor, niemand öffnet. Es blieb mir nichts übrig, als so lange zu suchen, bis ich den Ausgang aus der Gasse endlich fand. Ob es nicht am besten wäre, ich ginge noch unter Menschen, überlegte ich, zu meinen Freunden, Zwag, Prokop und Frieslander ins alte Ungeld, wo sie bestimmt sein würden, um meine verzehrende Sehnsucht nach Angelinas Küssen wenigstens für ein paar Stunden zu betäuben. Rasch machte ich mich auf den Weg. Wie ein Trifolium von Toten hockten sie um den wurmstichigen alten Tisch herum. Alle drei, weiße, dünnstielige Tonpfeifen zwischen den Zähnen und das Zimmer voller Rauch. Man konnte kaum ihre Gesichtszüge unterscheiden, so schluckten die dunkelbraunen Wände das spärliche Licht der altmodischen Hängelampe ein. In der Ecke die spindeldürre, wortkarge, verwitwete Kellnerin mit ihrem ewigen Strickstrumpf, dem farblosen Blick und der gelben Entenschnabelnase. Mattrote Decken hingen vor den geschlossenen Türen, so daß die Stimmen der Gäste im Nebenzimmer nur wie ein leises Summen eines Bienenschwarms herüberdrangen. Frieslander, seinen kegelförmigen Hut mit der geraden Krempe auf dem Kopf, mit seinem Knebelbart, der bleigrauen Gesichtsfarbe und der Narbe unter dem Auge, sah aus wie ein ertrunkener Holländer aus einem vergessenen Jahrhundert. Josua Prokop hatte sich eine Gabel quer durch die Musikerlocken gesteckt, klapperte unaufhörlich mit seinem gespenstisch langen Knochenfinger und sah bewundernd zu, wie Zwag sich abmühte, der bauchigen Arakflasche das Purpurmäntelchen einer Marionette umzuhängen. »Das wird Babinski«, erklärte mir Frieslander mit tiefem Ernst. »Sie wissen nicht, wer Babinski war? Zwag, erzählen Sie Pernat doch rasch, wer Babinski war.« »Babinski war«, begann Zwag sofort, ohne auch nur eine Sekunde von seiner Arbeit aufzusehen, »einst ein berühmter Raubmörder in Prag. Viele Jahre betrieb er sein schändliches Handwerk, ohne dass es jemand gemerkt hätte. Nach und nach jedoch fiel es in den besseren Familien auf, dass bald dieses, bald jenes Mitglied der Sippe beim Essen fehlte und sich nie wieder blicken ließ. Wenn man auch anfangs nichts sagte, da die Sache gewissermaßen ihre guten Seiten hatte, indem man weniger zu kochen brauchte, so durfte wiederum nicht außer Acht gelassen werden, dass das Ansehen in der Gesellschaft leicht darunter leiden und man ins Gerede kommen konnte, besonders wenn es sich um das spurlose Verschwinden mannbarer Töchter handelte. Überdies verlangte die Hochachtung vor sich selbst, dass man auf ein bürgerliches Zusammenleben in der Familie nach außen hin das nötige Gewicht legte. Die Zeitungsrubriken »Kehre zurück, es ist alles verziehen« wuchsen immer mehr und mehr, ein Umstand, den Babinski, leichtsinnig wie die meisten Berufsmörder, in seine Berechnungen nicht eingezogen hatte, und erregte schließlich die allgemeine Aufmerksamkeit. In dem lieblichen Dörfchen Kritsch bei Prag hatte sich Babinski, der innerlich ein ausgesprochen idyllischer Charakter war, mit der Zeit durch seine unverdrossene Tätigkeit ein kleines, aber trautes Heim geschaffen, ein Häuschen blitzend vor Sauberkeit und ein Gärtchen davor mit blühenden Geranien. Da es ihm seine Einkünfte nicht gestatteten, sich zu vergrößern, sah er sich genötigt, um die Leichen seiner Opfer unauffällig bestatten zu können, statt eines Blumenbeetes, wie er es gerne gesehen hätte, einen grasbewachsenen und schlichten, aber den Umständen angemessen, zweckmäßigen Erdhügel anzulegen, der sich mühelos verlängern ließ, wenn es der Betrieb oder die Saison erforderte. Auf dieser Weihestätte pflegte Babinski allabendlich nach des Tages Last und Mühen in den Strahlen der untergehenden Sonne zu sitzen und auf seiner Flöte allerlei schwermütige Weisen zu blasen. »Halt«, unterbrach Joshua Prokop Rau, zog einen Hausschlüssel aus der Tasche, hielt ihn wie eine Klarinette an den Mund und sang »Zimzerlim Zambus la de«. »Waren Sie denn dabei, dass Sie die Melodie so genau kennen?« fragte Frieslander erstaunt. Prokop warf ihm einen bitterbösen Blick zu. »Nein, dazu hat Babinski zu früh gelebt. Aber was er gespielt haben kann, muss ich als Komponist doch am besten wissen. Ihnen steht darüber kein Urteil zu. Sie sind nicht musikalisch.« »Zimzerlim Zambus la bus la de«. Zwerg hörte ergriffen zu, bis Prokop seinen Hausschlüssel wieder einsteckte und fuhr dann fort. Das beständige Wachsen des Hügels erweckte allmählich den Verdacht bei den Anrainern, und einem Polizeimann aus der Vorstadt Zitzkow, der gelegentlich von weitem zusah, wie Babinski gerade eine alte Dame der guten Gesellschaft erwürgte, gebührt das Verdienst, dem selbstsüchtigen Treiben des Unholdes ein für allemal Schranken gesetzt zu haben. Man verhaftete Babinski in seinem Tusculum. Der Gerichtshof verurteilte ihn unter Zubilligung des mildernden Umstandes eines ansonsten trefflichen Leumundes zum Tode durch den Strang und beauftragte zugleich die Firma Gebrüder Leipen, Seilwaren en gros und en détail, die nötigen Hinrichtungsutensilien, soweit diese in ihre Branche fielen, unter Anrechnung ziviler Preise einem hohen Staatsärar gegen Quittung auszuhändigen. Nun fügte es sich aber, dass der Strick riss und Babinski zu lebenslänglichem Gefängnis begnadigt wurde. 20 Jahre verbüßte der Raubmörder hinter den Mauern von St. Pankraz, ohne dass je ein Vorwurf über seine Lippen gekommen wäre. Noch heute ist der Beamtenstab des Institutes voll Lob über seine vorbildliche Aufführung. Ja, man gestattete ihm sogar, an den Geburtstagen unseres allerhöchsten Landesherrn ab und zu die Flöte zu blasen. Prokop suchte sofort wieder nach seinem Hausschlüssel, aber Zwerg wehrte ihm. Infolge allgemeiner Amnestie wurde dem Babinski der Rest der Strafe nachgesehen, und er bekam die Stelle eines Pförtners im Kloster der barmherzigen Schwestern. Die leichte Gartenarbeit, die er nebenbei mit zu versehen hatte, ging ihm dank der großen, während seines früheren Wirkungskreises erworbenen Geschicklichkeit im Gebrauch des Spatens hurtig von der Hand, so daß ihm hinlänglich Muße blieb, Herz und Geist an guter, sorgfältig ausgewählter Lektüre zu läutern. Die daraus resultierenden Folgen waren hocherfreulich. So oft ihn die Oberin samstagabends ins Wirtshaus schickte, damit er sein Gemüt ein wenig erheitere, jedesmal kam er pünktlich vor Anbruch der Nacht nach Hause mit dem Hinweis, der Verfall der allgemeinen Moral stimme ihn trübe und so viel lichtscheues Gesindel schlimmster Sorte mache die Landstraße unsicher, dass es für jeden Friedliebenden ein Gebot der Klugheit sei, rechtzeitig die Schritte heimwärts zu lenken. Es war nun damaliger Zeit in Prag bei den Wachsziehern die Unsitte eingerissen, kleine Figürchen feilzuhalten, die ein rotes Mantel umhängen hatten und den Raubmörder Babinski darstellten. Wohl in keiner leidtragenden Familie fehlte ein solches. Gewöhnlich aber standen sie in den Läden unter Glasstürzen, und über nichts konnte sich Babinski so empören, als wenn er eines derartigen Wachsbildes ansichtig wurde. »Es ist im höchsten Grade unwürdig und zeugt von einer Gemütsrohheit sondersgleichen, einem Menschen beständig die Verfehlungen seiner Jugendzeit vor Augen zu führen«, pflegte Babinski in solchen Fällen zu sagen, »und es ist tief zu bedauern, dass von Seiten der Obrigkeit nichts geschieht, so offenkundigem Unfug zu steuern.« Noch auf dem Totenbett äußerte er sich in ähnlichem Sinne. Nicht vergebens, denn bald darauf verfügten die Behörden die Einstellung des Handels mit den ärgerniserregenden Babinskischen Statuen. Zwak tat einen langen Schluck aus seinem Grogglas, und alle drei grinsten wie die Teufel. Dann wandte er vorsichtig den Kopf nach der farblosen Kellnerin, und ich sah, wie sie eine Träne im Auge zerdrückte. »Na, und Sie geben nichts zum Besten, außer, natürlich, dass Sie aus Dankbarkeit für den überstandenen Kunstgenuß die Zeche berappen, wertgeschätzter Kollege und Gemmenschneider?« fragte mich Frieslander nach einer langen Pause allgemeinen Tiefsinns. Ich erzählte ihnen meine Wanderung durch den Nebel. Als ich in der Schilderung zu der Stelle kam, wo ich das weiße Haus erblickt hatte, nahmen alle drei vor Spannung die Pfeifen aus den Zähnen, und als ich schloss, schlug Prokop mit der Faust auf den Tisch und rief, »Das ist doch rein! Alle Sagen, die es gibt, erlebt dieser Pernath am eigenen Kadaver. Apropos, der Golem von damals, Sie wissen, die Sache hat sich aufgeklärt?« »Wieso aufgeklärt?« fragte ich baff. »Sie kennen doch den verrückten jüdischen Bettler Haschile.« »Nein, nun also, dieser Haschile war der Golem.« »Ein Bettler der Golem?« »Jawohl, der Haschile war der Golem. Heute Nachmittag ging das Gespenst seelenvergnügt bei hellerlichtem Sonnenschein in seinem berüchtigten altmodischen Anzug aus dem 17. Jahrhundert durch die Salnitergasse spazieren. Da hat es der Schinder mit seiner Hundeschlinge glücklich eingefangen.« »Was soll das heißen? Ich verstehe kein Wort«, fuhr ich auf. »Ich sage Ihnen doch, der Haschile war es. Er hat die Kleider, höre ich, vor längerer Zeit hinter einem Haustor gefunden. Übrigens, um auf das weiße Haus auf der Kleinseite zurückzukommen, die Sache ist furchtbar interessant. Es geht nämlich eine alte Sage, dass dort oben in der Alchemistengasse ein Haus steht, das nur bei Nebel sichtbar wird, und auch bloß Sonntagskindern. Man nennt es die Mauer zur letzten Laterne. Wer bei Tag hinaufgeht, sieht dort nur einen großen, grauen Stein. Dahinter stürzt es jäh ab in die Tiefe in den Hirschgraben, und Sie können von Glück sagen, Pernath, dass Sie keinen Schritt weiter gemacht haben. Sie wären unfehlbar hinuntergefallen und hätten sämtliche Knochen gebrochen. Unter dem Stein, heißt es, ruht ein riesiger Schatz, und er soll von dem Orden der asiatischen Brüder, die angeblich Prag gegründet haben, als Grundstein für ein Haus gelegt worden sein, das dereinst am Ende der Tage ein Mensch bewohnen wird, besser gesagt ein Hermaphrodit, ein Geschöpf, das sich aus Mann und Weib zusammensetzt. Und der wird das Bild eines Hasen im Wappen tragen. Nebenbei, der Hase war ja das Symbol des Osiris, und daher stammt wohl auch die Sitte mit den Osterhasen. Bis die Zeit gekommen ist, heißt es, hält Methusalem in eigener Person Wache an dem Ort, damit Satan nicht den Stein beflattert und einen Sohn mit ihm zeugt, den sogenannten Armilos. Haben Sie noch nie von diesem Armilos erzählen hören? Sogar wie er aussehen würde, weiß man. Das heißt, die alten Rabbiner wissen es, wenn er auf die Welt käme. Haare aus Gold würde er haben, rückwärts zum Schopf gebunden. Dann zwei Scheitel, sichelförmige Augen und Arme bis herunter zu den Füßen. »Diesen Ehrengiegler sollte man aufzeichnen«, brummte Frieslander und suchte nach einem Bleistift. »Also, Pernath, wenn Sie einmal das Glück haben sollten, ein Hermaphrodit zu werden und en passant den vergrabenen Schatz zu finden«, schloss Prokop, »dann vergessen Sie nicht, dass ich stets Ihr bester Freund gewesen bin.« Mir war nicht zum Spaßmachen zumute, und ich fühlte ein leises Weh im Herzen. Zwak mochte es mir ansehen, wenn er auch den Grund nicht wusste, denn er kam mir rasch zu Hilfe. Jedenfalls ist es höchst merkwürdig, fast unheimlich, daß Pernath gerade eine Vision an jener Stelle hatte, die mit jener alten Sage so eng verknüpft ist. Da sind Zusammenhänge, aus deren Umklammerung sich ein Mensch anscheinend nicht befreien kann, wenn seine Seele die Fähigkeit hat, Formen zu sehen, die dem Tastsinn vorenthalten sind. Ich kann mir nicht helfen. Das Übersinnliche ist doch das Reizvollste. Was meint ihr? Vrieslander und Prokop waren ernst geworden, und jeder von uns hielt eine Antwort für überflüssig. »Was meinen Sie, Eulalia?« wiederholte Zwak, rückwärts gewendet. »Ist nicht das Übersinnliche das Reizvollste?« Die alte Kellnerin kratzte sich mit der Stricknadel am Kopf, seufzte, errötete und sagte dann, »Ach, gehen's, Sie sind mir ein Schlimmer.« »Eine verdammt gespannte Luft war heute den ganzen Tag über«, fing Vrieslander an, nachdem sich unser Heiterkeitsausbruch gelegt hatte. »Nicht einen Pinselstrich habe ich fertiggebracht. Fortwährend habe ich an die Rosina denken müssen, wie sie im Frack getanzt hat.« »Ist sie wieder aufgefunden worden?«, fragte ich. »Aufgefunden ist gut. Die Sittenpolizei hat sie doch für ein längeres Engagement gewonnen. Vielleicht hat sie dem Herrn Kommissär damals beim Loisitschek ins Auge gestochen? Jedenfalls ist sie jetzt fieberhaft tätig und trägt wesentlich zur Hebung des Fremdenverkehrs in der Judenstadt bei. Ein verflucht tralles Mensch ist sie übrigens schon geworden in der kurzen Zeit. Wenn man bedenkt, was ein Weib aus einem Mann machen kann, bloß dadurch, dass sie ihn verliebt sein lässt in sich. Es ist zum Staunen«, warf Zwak ein. »Um das Geld aufzubringen, zu ihr gehen zu können, ist der arme Bursche, der Jaromir, über Nacht Künstler geworden. Er geht in den Wirtshäusern herum und schneidet Silhouetten für Gäste aus, die sich auf diese Art porträtieren lassen.« Prokop, der den Schluss überhört hatte, schmatzte mit den Lippen. »Wirklich? Ist sie so hübsch geworden, die Rosina? Haben Sie ihr schon ein Küsschen geraubt, Vrieslander?« Die Kellnerin sprang sofort auf und verließ indigniert das Zimmer. »Das Suppenhuhn, die hat's wahrhaftig nötig. Tugendanfälle. Pah!« brummte Prokop ärgerlich hinter ihr drein. »Was wollen Sie? Sie ist doch bei der unrichtigen Stelle abgegangen. Außerdem war der Strumpf gerade fertig«, beschwichtigte ihn Zwak. Der Wirt brachte neuen Grog, und die Gespräche fingen allmählich an, eine schwüle Richtung zu nehmen. Zu schwül, als dass sie mir nicht ins Blut gegangen wären bei meiner fiebrigen Stimmung. Ich sträubte mich dagegen, aber je mehr ich mich innerlich abschloss und an Angelina zurückdachte, umso heißer brauste es mir in den Ohren. Ziemlich unvermittelt verabschiedete ich mich. Der Nebel war durchsichtiger geworden, sprühte feine Eisnadeln auf mich, war aber immer noch so dicht, dass ich die Straßentafeln nicht lesen konnte und von meinem Heimweg um ein geringes abkam. Ich war in eine andere Gasse geraten und wollte eben umkehren, da hörte ich meinen Namen rufen. »Herr Pernath! Herr Pernath!« Ich blickte mich um, in die Höhe. Niemand. Ein offenes Haustor, darüber diskret eine kleine rote Laterne, gähnte neben mir auf, und eine helle Gestalt, schien mir, stand tief im Flur darin. Wieder. »Herr Pernath! Herr Pernath!« im Flüsterton. Ich trat erstaunt in den Gang. Da schlangen sich warme Frauenarme um meinen Hals, und ich sah bei dem Lichtstrahl, der aus einem sich langsam öffnenden Türspalt fiel, dass es Rosina war, die sich heiß an mich presste. Ende von Kapitel 14. Kapitel 15 von Der Golem. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Golem von Gustav Meyrink. Kapitel 15. List. Ein grauer, blinder Tag. Bis tief in den Morgen hinein hatte ich geschlafen, traumlos, bewusstlos, wie ein Scheintoter. Meine alte Bedienerin war ausgeblieben und hatte vergessen einzuheizen. Kalte Asche lag im Ofen. Staub auf den Möbeln, der Fußboden nicht gekehrt. Fröstelnd ging ich auf und ab. Widerwärtiger Geruch von ausgeatmetem Fusel lag im Zimmer. Mein Mantel, meine Kleider stanken nach altem Tabakrauch. Ich riss das Fenster auf, schloss es wieder. Der kalte, schmutzige Hauch von der Straße war unerträglich. Spatzen mit durchnässtem Gefieder hockten regungslos auf den Dachrinnen. Wohin ich blickte, mißfarbene Verdrossenheit. Alles in mir war zerrissen, zerfetzt. Das Sitzpolster auf dem Lehnstuhl, wie fadenscheinig es war. Die Rosshaare quollen hervor aus den Rändern. Man musste es zum Tapezierer schicken. Ach was, soll es so bleiben? Noch ein ödes Menschenleben hindurch, bis alles zu Gerümpel zerfiel. Und doch, welch geschmackloser, zweckwidriger Plunder, diese Zwirnlappen an den Fenstern. Warum drehte ich sie nicht zu einem Strick und erhängte mich daran? Dann brauchte ich diese augenverletzenden Dinge wenigstens nicht mehr zu sehen, und der ganze graue, zermürbende Jammer war vorüber, ein für allemal. Ja, das war das Gescheiteste, ein Ende machen. Heute noch, jetzt noch, vormittags, gar nicht erst zum Essen gehen. Ein ekelhafter Gedanke, mit vollem Magen sich aus der Welt zu schaffen, in der nassen Erde liegen und unverdaute, verfaulende Speisen in sich haben. Wenn nur nie wieder die Sonne scheinen wollte und ihre freche Lüge von der Freude des Daseins einem ins Herz funkeln wollte. Nein, ich ließ mich nicht mehr narren, wollte nicht länger der Spielball sein eines täppischen, zwecklosen Schicksals, das mich emporhob und dann wieder in Pfützen stieß, bloß damit ich die Vergänglichkeit alles Irdischen einsehen sollte. Etwas, das ich längst wusste, das jedes Kind weiß, jeder Hund auf der Straße weiß. Arme, arme Miriam, wenn ich ihr wenigstens helfen könnte. Es hieß einen Entschluss fassen, einen ernsten, unabänderlichen Beschluss, bevor der verfluchte Trieb zum Dasein wieder in mir erwachen konnte und mir neue Trugbilder vorgaukeln. Wozu hatten sie mir denn gedient, all diese Botschaften aus dem Reich des Unverweslichen? Zu nichts, zu gar nichts. Nur dazu vielleicht, dass ich im Kreis herumgetaumelt war und jetzt die Erde als unmögliche Qual empfand. Da gab es nur noch eins. Ich rechnete im Kopf zusammen, wie viel Geld ich auf der Bank liegen hatte. Ja, nur so ging es, und das war noch das Einzige, Winzige, was von meinen richtigen Taten im Leben irgendwelchen Wert haben konnte. Alles, was ich besaß, die paar Edelsteine in der Schublade dazu, zusammenschnüren in ein Paket und es an Mirjam schicken. Ein paar Jahre wenigstens würde es die Sorge ums tägliche Leben von ihr nehmen. Und einen Brief an Hillel schreiben, in dem ich ihm sagte, wie es um sie stand mit dem Wunder. Er allein konnte ihr helfen. Ich fühlte, ja, er würde Rat für sie wissen. Ich suchte die Steine zusammen, steckte sie ein, sah auf die Uhr. Wenn ich jetzt auf die Bank ging, in einer Stunde konnte alles in Ordnung gebracht sein. Und dann noch einen Strauß roter Rosen kaufen für Angelina. Es schrie auf in mir vor Weh und wilder Sehnsucht. Nur noch einen Tag, einen einzigen Tag möchte ich leben. Um dann abermals dieselbe würgende Verzweiflung mitmachen zu müssen? Nein, nicht eine einzige Minute mehr warten. Es kam wie Befriedigung über mich, dass ich mir nicht nachgegeben hatte. Ich blickte umher. Blieb mir noch etwas zu tun? Richtig, die Pfeile dort. Ich steckte sie in die Tasche, wollte sie fortwerfen, irgendwo auf der Gasse, wie ich es mir neulich schon vorgenommen. Ich hasste die Pfeile. Wie viel hätte gefehlt, und ich wäre zum Mörder geworden durch sie. Wer kam mich denn da schon wieder stören? Es war der Trödler. »Nur einen Augenblick, Herr von Pernath«, bat er fassungslos, als ich ihm bedeutete, dass ich keine Zeit hätte. nur ihn ganz in kurzen Augenblick, nur ein paar Worte.« Der Schweiß lief ihm übers Gesicht und er zitterte vor Aufregung. »Kann man hier auch ungestört mit Ihnen sprechen, Herr von Pernat? Ich möchte nicht, dass der Hillel wieder hereinkommt. Sperren Sie doch lieber die Tür ab, oder gehen wir besser ins Nebenzimmer?« Er zog mich in seiner gewohnten, heftigen Art hinter sich drein. Dann sah er sich ein paar Mal scheu um und flüsterte heiser: »Ich hab's mir überlegt, wissen Sie, das von neulich. Es ist besser so. Es kommt nix heraus dabei. Gut, vorüber ist vorüber.« Ich suchte in seinen Augen zu lesen. Er hielt meinen Blick aus, krampfte aber die Hand in die Stuhllehne, solche Anstrengung kostete es ihn. »Das freut mich, Herr Wassertrum«, sagte ich, so freundlich ich konnte. »Das Leben ist zu trüb, als dass man es sich gegenseitig noch mit Hass verbittern sollte.« »Rein, als ob man ein gedrucktes Buch reden hört«, grunzte er erleichtert, wühlte in seinen Hosentaschen und zog wieder die goldene Uhr mit den verbogenen Sprungdeckeln hervor. »Und damit Sie sehen, dass ich's ehrlich mein, müssen Sie die Kleinigkeit da von mir annehmen, als Geschenk.« »Was fällt Ihnen ein?« wehrte ich ab. »Sie werden doch wohl nicht glauben?« Da fiel mir ein, was Miriam über ihn gesagt hatte, und ich streckte ihm die Hand hin, um ihn nicht zu kränken. Er achtete nicht darauf, wurde plötzlich weiß wie die Wand, lauschte und röchelte: »Da, da, hab ich's doch gewusst, schon wieder der Hillel, er klopft!« Ich horchte, ging ins andere Zimmer zurück und zog zu seiner Beruhigung die Verbindungstür hinter mir halb zu. Es war diesmal nicht Hillel. Charousek trat ein, legte, wie zum Zeichen, dass er wisse, wer nebenan sei, den Finger auf die Lippen und überschüttete mich in der nächsten Sekunde und ohne abzuwarten, was ich sagen würde, mit einem Schwall von Worten. »O, mein hochverehrter, lieber Meister Pernat, wie soll ich nur Worte finden, Ihnen meine Freude auszudrücken, dass ich Sie allein und wohlauf zu Hause antreffe?« Er sprach wie ein Schauspieler, und seine schwülstige, unnatürliche Redeweise stand in so krassem Gegensatz zu seinem verzerrten Gesicht, dass ich ein tiefes Grauen vor ihm empfand. »Niemals hätte ich, Meister, es gewagt, in dem zerlumpten Zustande zu Ihnen zu kommen, in dem Sie mich gewiß schon des Öfteren auf der Straße erblickt haben. Doch, was sage ich, erblickt, haben Sie mir doch oft huldreich die Hand gereicht. Dass ich heute vor Sie hintreten kann, mit weißem Kragen und in sauberem Anzug, wissen Sie, wem ich es verdanke? Einem der edelsten und leider, ach, meistverkannten Menschen unserer Stadt. Rührung übermannt mich, wenn ich seiner gedenke. Selber in bescheidenen Verhältnissen hat er dennoch eine offene Hand für Arme und Bedürftige. Von jeher, wenn ich ihn traurig vor seinem Laden stehen sah, trieb es mich aus tiefstem Herzen heraus, zu ihm zu treten und ihm stumm die Hand zu drücken. Vor einigen Tagen rief er mich an, als ich vorüberging, schenkte mir Geld und versetzte mich dadurch in die Lage, mir gegen Ratenzahlung einen Anzug kaufen zu können. Und wissen Sie, Meister Pernat, wer mein Wohltäter war? Mit Stolz sage ich es, denn ich war von jeher der Einzige, der geahnt hat, welch goldenes Herz in seinem Busen schlägt. Es war Herr Aaron Wassertrum.« Ich verstand natürlich, dass Charousek seine Komödie auf den Trödler, der nebenan lauschte, gemünzt hatte, wenn mir auch unklar blieb, was er damit bezweckte. Keinesfalls erschien mir die allzu plumpe Schmeichelei geeignet, den misstrauischen Wassertrum hinters Licht zu führen. Charousek erriet offenbar aus meiner bedenklichen Miene, was ich dachte, schüttelte grinsend den Kopf, und auch seine nächsten Worte sollten mir wahrscheinlich sagen, dass er seinen Mann genau kenne und wisse, wie dick er auftragen dürfe. »Jawohl, Herr Aaron Wassertrum. Es drückt mir fast das Herz ab, dass ich ihm nicht selbst sagen kann, wie unendlich dankbar ich ihm bin, und beschwöre Sie, Meister, verraten Sie ihm niemals, dass ich hier war und Ihnen alles erzählt habe. Ich weiß, die Selbstsucht der Menschen hat ihn verbittert und tiefes, unheilbares, ach, leider nur zu gerechtfertigtes Misstrauen in seine Brust gepflanzt. Ich bin Seelenarzt, aber auch mein Gefühl sagt mir, es ist am besten, Herr Wassertrum erfährt nie, auch aus meinem Munde nicht, wie hoch ich von ihm denke. Es hieße das Zweifel in sein unglückliches Herz säen, und das sei fern von mir, lieber soll er mich für undankbar halten. Meister Pernath, ich bin selbst ein Unglücklicher und weiß von Kindesbeinen an, was es heißt, einsam und verlassen in der Welt zu stehen. Ich kenne nicht einmal den Namen meines Vaters. Auch mein Mütterlein habe ich niemals von Angesicht zu Angesicht gesehen. Sie muß frühzeitig gestorben sein. Charouseks Stimme wurde seltsam geheimnisvoll und eindringlich. Und war, wie ich bestimmt glaube, eine jener tiefseelisch angelegten Naturen, die nie sagen können, wie unendlich sie lieben, und zu denen auch Herr Aaron Wassertrum gehört. Ich besitze eine abgerissene Seite aus dem Tagebuch meiner Mutter. Ich trage das Blatt beständig auf der Brust, und darin steht, dass sie meinen Vater, obschon er hässlich gewesen sein soll, geliebt hat, wie wohl noch nie ein sterbliches Weib auf Erden einen Mann geliebt hat. Dennoch scheint sie es nie gesagt zu haben. Vielleicht aus ähnlichen Gründen, weshalb ich zum Beispiel Herrn Wassertrum nicht sagen könnte, und wenn mir das Herz darüber bräche, was ich für ihn an Dankbarkeit fühle. Aber noch eins geht aus dem Tagebuchblatt hervor, wenn ich es auch nur erraten kann, denn die Sätze sind fast unleserlich vor Tränenspuren. Mein Vater, wer auch immer er gewesen war, sein Andenken möge vergehen im Himmel und auf Erden, muß scheußlich an meiner Mutter gehandelt haben. Charousek fiel plötzlich auf die Knie, daß der Boden dröhnte, und schrie in so markerschütternden Tönen, daß ich nicht wußte, spielte er noch immer Komödie oder war er wahnsinnig geworden. »Du Allmächtiger, dessen Name der Mensch nicht aussprechen soll, hier auf meinen Knien liege ich vor dir. Verflucht, verflucht, verflucht sei mein Vater in alle Ewigkeit!« Er biss die letzten Worte förmlich entzwei und horchte eine Sekunde lang mit aufgerissenen Augen. Dann feixte er wie der Satan. Mir schien es, als hätte Wassertrum nebenan leise gestöhnt. »Verzeihen Sie, Meister«, fuhr Charousek nach einer Pause mit mimenhaft erstickter Stimme fort, »verzeihen Sie, dass es mich übermannt hat, aber es ist mein Gebet von früh und spät, der Allmächtige möge es fügen, dass mein Vater, wer immer er auch sein möge, dereinst das hässlichste Ende nehme, das sich ausdenken lässt.« Ich wollte unwillkürlich etwas erwidern, allein Charousek unterbrach mich rasch. »Doch jetzt, Meister Pernath, komme ich zu der Bitte, die ich Ihnen vorzutragen habe. Herr Wassertrum besaß einen Schützling, den er über die Maßen ins Herz geschlossen hatte. Es dürfte ein Neffe von ihm gewesen sein. Es heißt sogar, es sei sein Sohn gewesen. Aber ich will es nicht glauben, denn sonst hätte er doch denselben Namen getragen. In Wirklichkeit aber hieß er Wassory, Dr. Theodor Wassory.« Die Tränen treten mir in die Augen, wenn ich ihn im Geiste vor mir sehe. Ich war ihm aus ganzer Seele zugetan, als hätte mich ein unmittelbares Band der Liebe und Verwandtschaft mit ihm verknüpft. Charousek schluchzte, als könne er vor Ergriffenheit kaum weitersprechen. »Ach, dass dieser Edeling von der Erde gehen musste! Ach, ach!« Was auch der Grund gewesen sein mag, ich habe ihn nie erfahren. Er hat sich selbst den Tod gegeben. Und ich war unter denen, die zu Hilfe gerufen wurden. Ach, ach, zu spät, zu spät, zu spät. Und als ich dann allein am Totenlager stand und seine kalte, bleiche Hand mit Küssen bedeckte, da... »Warum soll ich es nicht eingestehen, Meister Pernath? Es war ja doch kein Diebstahl. Da nahm ich eine Rose von der Brust der Leiche und eignete mir das Fläschchen an, mit dessen Inhalt der Unglückliche seinem blühenden Leben ein schnelles Ende bereitet hatte.« Charousek zog eine Medizinflasche hervor und fuhr bebend fort: »Beides lege ich hier auf Ihren Tisch. Die verdorrte Rose und die Phiole, sie waren mir ein Andenken an einen dahingegangenen Freund. Wie oft in Stunden innerer Verlassenheit, wenn ich mir den Tod herbeiwünschte in der Einsamkeit meines Herzens und der Sehnsucht nach meiner toten Mutter, spielte ich mit diesem Fläschchen. Es gab mir einen seligen Trost, zu wissen, ich brauchte nur die Flüssigkeit auf ein Tuch zu gießen und einzuatmen und schwebte schmerzlos hinüber in die Gefilde, wo mein lieber, guter Theodor ausruht von den Mühsalen unseres Jammertals. Und nun bitte ich Sie, hochverehrter Meister, und deswegen bin ich hergekommen, nehmen Sie beides und bringen Sie es Herrn Wassertrum. Sagen Sie, Sie hätten es von jemandem bekommen, dem Dr. Wassory nahestand, dessen Namen Sie jedoch gelobt hätten, nie zu nennen, vielleicht von einer Dame. Er wird es glauben, und es wird ihm ein Andenken sein, wie es ein teures Andenken für mich war. Das soll mein heimlicher Dank sein, den ich ihm gebe. Ich bin arm, und es ist alles, was ich habe, und es macht mich froh zu wissen, beides wird jetzt ihm gehören, und dennoch ahnt er nicht, dass ich der Geber bin. Es liegt darin zugleich auch für mich etwas unendlich Süßes. Und jetzt leben Sie wohl, teurer Meister, und seien Sie im Voraus viel tausendmal bedankt.« Er hielt meine Hand fest, zwinkerte und flüsterte mir, als ich immer noch nicht verstand, kaum hörbar etwas zu. »Warten Sie, Herr Charousek, ich werde Sie ein Stückchen hinunter begleiten«, sagte ich mechanisch die Worte nach, die ich von seinen Lippen las, und ging mit ihm hinaus. Auf dem finsteren Treppenabsatz im ersten Stock blieben wir stehen, und ich wollte mich von Charousek verabschieden. »Ich kann mir denken, was Sie mit der Komödie bezweckt haben. Sie wollen, dass sich Wassertrum mit dem Fläschchen vergiftet?« Ich sagte es ihm ins Gesicht. »Freilich«, gab Charousek aufgeräumt zu. »Und dazu, glauben Sie, werde ich meine Hand bieten?« »Durchaus nicht nötig.« »Aber ich sollte Wassertrum doch die Flasche bringen«, sagten Sie vorhin. Charousek schüttelte den Kopf. »Wenn Sie jetzt zurückgehen, werden Sie sehen, dass er sie bereits eingesteckt hat.« »Wie können Sie das nur annehmen?«, fragte ich erstaunt. »Ein Mensch wie Wassertrum wird sich niemals umbringen, ist viel zu feig dazu, handelt nie aus plötzlichem Impulsen.« »Da kennen Sie das schleichende Gift der Suggestion nicht«, unterbrach mich Charousek ernst. »Hätte ich in alltäglichen Worten geredet, würden Sie vielleicht recht behalten, aber auch den kleinsten Tonfall habe ich vorher berechnet. Nur das widerlichste Pathos wirkt auf solche Hundsfötter. Glauben Sie mir, sein Mienenspiel bei jedem meiner Sätze hätte ich Ihnen hinzeichnen können. Kein Kitsch, wie es die Maler nennen, ist niederträchtig genug, als dass er nicht der bis ins Mark verlogenen Menge Tränen entlockte, sie ins Herz trifft. Glauben Sie denn, man hätte nicht längst sämtliche Theater mit Feuer und Schwert ausgetilgt, wenn es anders wäre? An der Sentimentalität erkennt man die Kanaille. Tausend arme Teufel können verhungern, da wird nicht geweint. Aber wenn ein Schminkkamel auf der Bühne als Bauerntrampel verkleidet, die Augen verdreht, dann heulen sie wie die Schlosshunde. Wenn Väterchen Wassertrum vielleicht auch morgen vergessen hat, was ihm soeben noch Herzensjauche kostete, jedes meiner Worte wird wieder in ihm lebendig werden, wenn die Stunden reifen, wo er sich selber unendlich bedauernswert vorkommt. In solchen Momenten des großen Misereres bedarf es bloß eines leichten Anstoßes, und für den werde ich sorgen, und selbst die feigste Pfote greift nach dem Gift. Es muß nur zur Hand sein. Theodorchen hätte wahrscheinlich auch nicht zugekrapscht, wenn ich es ihm nicht so bequem gemacht hätte.« »Charousek, Sie sind ein furchtbarer Mensch«, rief ich entsetzt. »Empfinden Sie denn gar kein...« Er hielt mir schnell den Mund zu und drängte mich in eine Mauernische. »Still, da ist er!« Mit taumelnden Schritten, sich an der Wand stützend, kam Wassertrum die Stiege herunter und wankte an uns vorüber. Charousek schüttelte mir flüchtig die Hand und schlich ihm nach. Als ich in mein Zimmer zurückgekehrt war, sah ich, dass die Rose und das Fläschchen verschwunden waren und an ihrer Stelle die goldene, zerbeulte Uhr des Trödlers auf dem Tisch lag. 8 Tage müsse ich warten, ehe ich mein Geld bekommen könne. Das sei die übliche Kündigungsfrist, hatte man mir auf der Bank gesagt. Man solle den Direktor holen, denn ich sei in größter Eile und gedächte, in 1 Stunde abzureisen, hatte ich eine Ausrede gebraucht. Er sei nicht zu sprechen und könne an den Gepflogenheiten der Bank auch nichts ändern, hieß es, und ein Kerl mit einem Glasauge, der zugleich mit mir an den Schalter getreten war, hatte darüber gelacht. 8 graue, furchtbare Tage, auf den Tod sollte ich also warten. Wie ein Zeitraum ohne Ende kam es mir vor. Ich war so niedergeschlagen, dass ich mir gar nicht bewusst wurde, wie lange ich schon vor der Tür eines Kaffeehauses auf- und niedergeschritten sein mochte. Endlich trat ich ein, bloß um den widerwärtigen Kerl mit dem Glasauge loszuwerden, der mir von der Bank her nachgekommen war und sich immer in meiner Nähe hielt und, wenn ich ihn anblickte, sofort auf dem Boden herumsuchte, als habe er etwas verloren. Er hatte einen hellkarierten, viel zu engen Rock an und schwarze, speckglänzende Hosen, die ihm wie Säcke um die Beine schlotterten. Auf seinem linken Stiefel war ein eiförmiger, gewölbter Lederflecken aufgesteppt, dass es aussah, als trüge er darunter einen Siegelring auf der Zehe. Kaum hatte ich mich niedergesetzt, kam auch er herein und ließ sich an einem Nebentisch nieder. Ich glaubte, er wollte mich anbetteln und suchte nach meinem Portemonnaie, da sah ich einen großen Brillanten an seinem wulstigen Metzgerfinger aufblitzen. Stunden und Stunden saß ich in dem Kaffeehaus und glaubte, vor reiner Nervosität wahnsinnig werden zu müssen. Aber wohin sollte ich gehen? Nach Hause? Herumschlendern? Eines schien mir grässlicher als das andere. Die veratmete Luft, das ewige, alberne Klappern der Billardkugeln, das trockene, unaufhörliche Gerausper eines halbblinden Zeitungstigers mir gegenüber, ein storchbeiniger Zollbeamter, der abwechselnd in der Nase bohrte und sich mit gelben Zigarettenfingern vor einem Taschenspiegel den Schnurrbart kämmte, ein braunsamtenes Gebrodel ekelhafter, schwitzender, schnatternder Italiener um den Kartentisch in der Ecke, die bald unter gellem Kreischen ihre Trumpfe mit dem Faustknochel aufschlugen, bald unter Brecherscheinungen ins Zimmer spuckten, und das alles in den Wandspiegeln doppelt und dreifach sehen zu müssen. Es sog mir langsam das Blut aus den Adern. Es wurde allmählich dunkel, und ein plattfußiger, knieweicher Kellner tastete mit einer Stange nach den Gaslüstern, um sich endlich kopfschüttelnd zu überzeugen, dass sie nicht brennen wollten. So oft ich das Gesicht wand, immer begegnete ich dem schielenden Wolfsblick des Glasäugigen, der sich dann jedes Mal rasch hinter einer Zeitung versteckte oder seinen schmutzigen Schnurrbart in eine längst ausgetrunkene Kaffeetasse tauchte. Er hatte einen steifen, runden Hut tief aufgestülpt, dass ihm die Ohren fast waagerecht abstanden, machte aber keine Miene aufzubrechen. Es war nicht mehr auszuhalten. Ich zahlte und ging. Wie ich die Glastür hinter mir zumachen wollte, nahm mir jemand die Klinke aus der Hand. Ich drehte mich um. »Wieder der Kerl!« Ärgerlich wollte ich nach links biegen, in der Richtung der Judenstadt, da drängte er sich an meine Seite und hinderte mich daran. »Da hört sich denn doch alles auf«, schrie ich ihn an. »Nach rechts geht's«, sagte er kurz. »Was soll das heißen?« Er fixierte mich frech. »Sie sind der Pernath?« »Sie wollen wahrscheinlich sagen, Herr Pernath.« Er lachte nur hämisch. »Alsdann keine Faxen jetzt. Siegern Sie mit.« »Ja, sind Sie denn toll? Wer sind Sie denn eigentlich?« fuhr ich auf. Er gab keine Antwort, schlug seinen Rock zurück und zeigte vorsichtig auf einen abgeschabten Blechadler, der am Futter festgesteckt war. Ich begriff. Der Falott war Geheimpolizist und verhaftete mich. »So sagen Sie doch, um Himmels Willen, was ist denn los?« »Sie werden sich's schon erfahren, auf dem Departement«, erwiderte er grob. »Aller Marsch jetzt!« Ich schlug ihm vor, ich wollte einen Wagen nehmen. »Nix da!« Wir gingen zur Polizei. Ein Gendarm führte mich vor eine Tür. »Alois Otschin, Polizeirat«, las ich auf der Porzellantafel. »Sie können sich eintreten«, sagte der Gendarm. Zwei schmierige Schreibtische mit meterhohen Aufsätzen standen einander gegenüber. Ein paar verkraxte Stühle dazwischen. Das Bild des Kaisers an der Wand, ein Glas mit Goldfischen auf dem Fensterbrett. Sonst nichts im Zimmer. Ein Klumpfuß und daneben ein dicker Filzschuh unter zerfransten grauen Hosen hinter dem linken Schreibpult. Ich hörte rascheln. Jemand murmelte ein paar Worte in böhmischer Sprache und gleich darauf tauchte der Herr Polizeirat aus dem rechten Schreibtisch auf und trat vor mich hin. Er war ein kleiner Mann mit grauem Spitzbart und hatte die sonderbare Manier, bevor er anfing zu reden, die Zähne zu fletschen wie jemand, der in grelles Sonnenlicht schaut. Dabei kniff er die Augen hinter den Brillengläsern zusammen, was ihm den Ausdruck furchterregender Niedertracht verlieh. »Sie heißen Athanasius Pernath und sind«, er blickte auf ein Blatt Papier, auf dem nichts stand, »Gemmenschneider?« Sofort kam Leben in den Klumpfuß unter dem anderen Schreibtisch. Er wetzte sich an dem Stuhlbein, und ich hörte das Rauschen einer Schreibfeder. Ich bejahte. »Pernath, Gemmenschneider.« »No, da sind wir ja gleich beisammen, Herr. Pernath. Jawohl, Pernath. Jawohl, ja.« Der Herr Polizeirat war mit einem Schlag von erstaunlicher Liebenswürdigkeit, als hätte er die erfreulichste Nachricht von der Welt bekommen, streckte mir beide Hände entgegen und bemühte sich in lächerlicher Weise, die Miene eines Biedermanns aufzusetzen. »Also, Herr Pernath, erzählen Sie mir einmal, was treiben Sie so den ganzen Tag?« »Ich glaube, dass Sie das nichts angeht, Herr Otschin«, antwortete ich kalt. Er kniff die Augen zusammen und wartete einen Moment und fuhr dann blitzschnell los. »Seit wann hat die Gräfin ihr Verhältnis mit dem Savioli?« Ich war auf etwas Ähnliches gefasst gewesen und zuckte nicht mit der Wimper. Er suchte mich geschickt durch Kreuz- und Querfragen in Widersprüche zu verwickeln, aber, so sehr mir auch vor Entsetzen das Herz im Halse schlug, ich verriet mich nicht und kam immer wieder darauf zurück, dass ich den Namen Savioli nie gehört hätte, mit Angelina von meinem Vater her befreundet sei und dass sie schon öfter Kamelien bei mir bestellt habe. Ich fühlte trotzdem genau, dass der Polizeirat mir ansah, wie ich ihn belog, und innerlich schäumte vor Wut, nichts aus mir herausbekommen zu können. Er dachte eine Weile nach, dann zog er mich am Rock dicht an sich, deutete warnend mit dem Daumen auf den linken Schreibtisch und flüsterte mir ins Ohr, »Athanasius, Ihr seliger Vater war mein bester Freund. Ich will Sie retten, Athanasius. Sie müssen mir alles sagen über die Gräfin. Hören Sie, alles!« Ich begriff nicht, was das bedeuten sollte. »Was meinen Sie damit, Sie wollen mich retten?« fragte ich laut. Der Klumpfuß stampfte ärgerlich auf den Boden. Der Polizeirat wurde aschgrau im Gesicht vor Hass, zog die Lippen empor, wartete. Ich wusste, dass er gleich wieder losspringen würde. Sein Verblüffungssystem erinnerte mich an Wassertrum und wartete ebenfalls, sah, dass ein Boxgesicht, der Inhaber des Klumpfußes, lauernd hinter dem Schreibpult auftauchte. Dann schrie mich der Polizeirat plötzlich gellend an. »Mörder!« Ich war sprachlos vor Verblüffung. Missmutig zog sich das Boxgesicht wieder hinter sein Pult zurück. Auch der Herr Polizeirat schien ziemlich betreten über meine Ruhe, versteckte es aber geschickt, indem er einen Stuhl herbeizog und mich aufforderte, Platz zu nehmen. »Sie verweigern also, über die Gräfin die von mir gewünschte Auskunft zu geben, Herr Pernath?« »Ich kann sie nicht geben, Herr Polizeirat, wenigstens nicht in dem Sinne, wie Sie erwarten. Erstens kenne ich niemanden namens Savioli, und dann bin ich felsenfest überzeugt, dass es eine Verleumdung ist, wenn man der Gräfin nachsagt, sie hintergehe ihren Gatten. Sind Sie bereit, das zu beeiden?« Mir stockte der Atem. »Ja, jederzeit.« »Gut. Eine längere Pause entstand, während der Polizeirat angestrengt nachzugrübeln schien. Als er mich wieder anblickte, lag ein komödienhafter Zug von Schmerzlichkeit in seiner Fratze. Unwillkürlich musste ich an Charousek denken, wie er mit tränenerstickter Stimme anfing. Mir können Sie es doch sagen, Athanasius, mir, dem alten Freund Ihres Vaters, mir, der Sie auf den Armen getragen hat.« Ich konnte das Lachen kaum verbeißen. Er war höchstens 10 Jahre älter als ich. »Nicht wahr, Athanasius? Es war Notwehr?« Das Bockgesicht erschien abermals. »Was war Notwehr?« fragte ich verständnislos. »Das mit dem Zottmann«, schrie mir der Polizeirat einen Namen ins Gesicht. Das Wort traf mich wie ein Dolchstich. »Zottmann! Zottmann! Die Uhr! Der Name Zottmann stand doch in der Uhr eingraviert!« Ich fühlte, wie mir alles Blut zum Herzen strömte. Der grauenhafte Wasserdrum hatte mir die Uhr gegeben, um den Verdacht des Mordes auf mich zu lenken. Sofort warf der Polizeirat die Maske ab, fletschte die Zähne und kniff die Augen zusammen. »Sie gestehen also den Mord ein, Pernath?« »Das ist alles ein Irrtum, ein entsetzlicher Irrtum. Um Gottes Willen, hören Sie mich an. Ich kann Ihnen erklären, Herr Polizeirat«, schrie ich. »Werden Sie mir jetzt alles mitteilen in Bezug auf die Frau Gräfin?« unterbrach er mich rasch. »Ich mache Sie aufmerksam. Sie verbessern Ihre Lage damit.« »Ich kann nicht mehr sagen, als bereits geschehen. Die Gräfin ist unschuldig.« Er biss die Zähne zusammen und wand sich an das Boxgesicht. »Schreiben Sie. Also, Pernath gesteht den Mord an dem Versicherungsbeamten Karl Zottmann ein.« Mich packte eine besinnungslose Wut. »Sie Polizeikanaille!« brüllte ich. »Was unterstehen Sie sich?« Ich suchte nach einem schweren Gegenstand. Im nächsten Augenblick hatten mich 2 Schutzleute gepackt und mir Handschellen angelegt. Der Polizeirat blähte sich jetzt wie ein Hahn auf dem Mist. »Und die Uhr da?« Er hielt plötzlich die verbeulte Uhr in der Hand. »Hat der unglückliche Zottmann noch gelebt, als Sie ihn beraubten, oder nicht?« Ich war wieder ganz ruhig geworden und gab mit klarer Stimme zu Protokoll: »Die Uhr hat mir heute Vormittag der Trödler Aaron Wassertrum geschenkt.« Ein wieherndes Gelächter brach los, und ich sah, wie der Klumpfuß und der Filzpantoffel mitsammen einen Freudentanz unter dem Schreibtisch aufführten. Ende von Kapitel 15. Kapitel 16 von Der Golem. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Golem von Gustav Meyrink. Kapitel 16. Qual. Die Hände gefesselt, hinter mir ein Gendarm mit aufgepflanztem Bajonett, musste ich durch die abendlich beleuchteten Straßen gehen. Gassenjungen zogen in Scharen johlend links und rechts mit, Weiber rissen die Fenster auf und drohten mit Kochlöffeln herunter und schimpften hinter mir drein. Schon von Weitem sah ich den massigen Steinwürfel des Gerichtsgebäudes mit der Inschrift auf dem Giebel herannahen. »Die strafende Gerechtigkeit ist die Beschirmung aller Braven.« Dann nahm mich ein riesiges Tor auf und ein Flurzimmer, in dem es nach Küche stank. Ein vollbärtiger Mann mit Säbel, Beamtenrock und Mütze, barfuß und die Beine in langen, um die Knöchel zusammengebundenen Unterhosen, stand auf, stellte die Kaffeemühle, die er zwischen den Knien hielt, weg und befahl mir, mich auszuziehen. Dann visitierte er meine Taschen, nahm alles heraus, was sich darin befand, und fragte mich, ob ich Wanzen hätte. Als ich verneinte, zog er mir die Ringe von den Fingern und sagte, es sei gut, ich könne mich wieder ankleiden. Man führte mich mehrere Stockwerke hinauf und durch Gänge, in denen vereinzelt große, graue, verschließbare Kisten in den Fensternischen standen. Eiserne Türen mit Riegelstangen und kleinen, vergitterten Ausschnitten, über jedem eine Gasflamme, zogen sich in ununterbrochener Reihe die Wand entlang. Ein hünenhafter, soldatisch aussehender Gefangenenwärter, das erste ehrliche Gesicht seit Stunden, sperrte eine der Türen auf, schob mich in eine dunkle, schrankartige, pestilenzisch stinkende Öffnung und schloss hinter mir ab. Ich stand in vollkommener Finsternis und tappte mich zurecht. Mein Bein stieß an einen Blechkübel. Endlich erwischte ich, der Raum war so eng, dass ich mich kaum umdrehen konnte, eine Klinke und stand in einer Zelle. Je zwei und zwei Pritschen mit Strohsäcken an den Mauern. Der Durchgang dazwischen nur einen Schritt breit. Ein Quadratmeter Gitterfenster hoch oben in der Querwand ließ den matten Schein des Nachthimmels herein. Unerträgliche Hitze. Vom Geruch alter Kleider verpestete Luft erfüllte den Raum. Als ich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatte, sah ich, dass auf drei der Pritschen, die vierte war leer, Menschen in grauen Sträflingskleidern saßen, die Arme auf die Knie gestützt und die Gesichter in den Händen vergraben. Keiner sprach ein Wort. Ich setzte mich auf das leere Bett und wartete, wartete, wartete. Eine Stunde, zwei, drei Stunden. Wenn ich draußen einen Schritt zu hören glaubte, fuhr ich auf. Jetzt, jetzt kam man mich holen, um mich dem Untersuchungsrichter vorzuführen. Jedes Mal war es eine Täuschung gewesen. Immer wieder verloren sich die Schritte auf dem Gang. Ich riss mir den Kragen auf, glaubte, ersticken zu müssen. Ich hörte, wie ein Gefangener nach dem anderen sich ächzend ausstreckte. »Kann man das Fenster da oben nicht aufmachen?« fragte ich voll Verzweiflung laut in die Dunkelheit hinein. Ich erschrak fast vor meiner eigenen Stimme. »Es geht nicht«, antwortete es mürrisch von einem der Strohsäcke herüber. Ich tastete trotzdem mit der Hand an der Schmalwand entlang. Ein Brett in Brusthöhe verlief quer hin, zwei Wasserkrüge, Stücke von Brotrinden. Mühsam kletterte ich hinauf, hielt mich an den Gitterstäben und presste das Gesicht in die Fensterritzen, um wenigstens etwas frische Luft zu atmen. So stand ich, bis mir die Knie zitterten. Eintöniger, schwarz-grauer Nachtnebel vor meinen Augen. Die kalten Eisenstäbe schwitzten. Es musste bald Mitternacht sein. Hinter mir hörte ich Schnarchen. Nur einer schien nicht schlafen zu können. Er warf sich hin und her auf dem Strohsack und stöhnte manchmal halblaut auf. Wollte denn der Morgen nicht endlich kommen? Da, es schlug wieder. Ich zählte mit bebenden Lippen. Eins, zwei, drei. Gott sei Dank, nur noch wenige Stunden, dann musste die Dämmerung kommen. Es schlug weiter. Vier, fünf. Der Schweiß trat mir auf die Stirn. Sechs, sieben. Es war 11 Uhr. Erst eine Stunde war vergangen, seit ich das letzte Mal hatte schlagen hören. Allmählich legten sich meine Gedanken zurecht. Wassertrum hatte mir die Uhr des vermissten Zottmann zugespielt, um mich in Verdacht zu bringen, einen Mord begangen zu haben. Er musste also selbst der Mörder sein. Wie hätte er sonst in den Besitz der Uhr kommen können? Würde er die Leiche irgendwo gefunden und dann erst beraubt haben, hätte er sich bestimmt die 1000 Gulden Belohnung geholt, die für die Entdeckung des Vermissten öffentlich ausgesetzt waren. Das konnte aber nicht sein. Die Plakate klebten noch immer an den Straßenecken, wie ich deutlich auf meinem Weg ins Gefängnis gesehen hatte. Dass der Trödler mich angezeigt haben musste, war klar. Ebenso, dass er mit dem Polizeirat, wenigstens was Angelina betraf, unter einer Decke steckte. Wozu sonst das Verhör wegen Savioli? Allerdings ging daraus hervor, dass Wassertrum Angelinas Briefe noch nicht in Händen hatte. Ich grübelte nach. Mit einem Schlag stand alles mit entsetzlicher Deutlichkeit vor mir, als wäre ich selbst dabei gewesen. Ja, nur so konnte es sein. Wassertrum hatte meine eiserne Kassette, in der er Beweise vermutete, heimlich an sich genommen, als er gerade mit seinen Polizeikomplizen meine Wohnung durchstöberte. Konnte sie nicht sogleich öffnen, da ich den Schlüssel bei mir trug und war, vielleicht gerade jetzt daran, sie in seiner Höhle aufzubrechen. In wahnsinniger Verzweiflung schüttelte ich an den Gitterstäben, sah Wassertrum im Geiste vor mir, wie er in Angelinas Briefen wühlte. Wenn ich nur Charousek benachrichtigen könnte, dass er Savioli wenigstens rechtzeitig warnen ging. Einen Augenblick klammerte ich mich an die Hoffnung, meine Verhaftung müsse bereits wie ein Lauffeuer in der Judenstadt bekannt geworden sein, und ich vertraute auf Charousek wie auf einen rettenden Engel. Gegen seine infernalische Schlauheit kam der Trödler nicht auf. Ich werde ihn in genau der Stunde an der Gurgel haben, in der er Dr. Savioli an den Hals will, hatte Charousek schon einmal gesagt. In der nächsten Minute wieder verwarf ich alles und eine wilde Angst packte mich. Wie, wenn Charousek zu spät kam? Dann war Angelina verloren. Ich biss mir die Lippen blutig und zerkrallte mir die Brust aus Reue, dass ich die Briefe damals nicht sofort verbrannt hatte. Ich schwor es mir zu, Wassertrum noch in derselben Stunde aus der Welt zu schaffen, wo ich wieder auf freiem Fuß sein würde. Ob ich von eigener Hand starb oder am Galgen, was lag mir daran? Dass der Untersuchungsrichter meinen Worten glauben würde, wenn ich ihm die Geschichte mit der Uhr plausibel machte, ihm von Wassertrums Drohungen erzählte, keinen Augenblick zweifelte ich daran. Bestimmt musste ich schon morgen frei sein, zumindest würde das Gericht auch Wassertrum wegen Mordverdachts verhaften lassen. Ich zählte die Stunden und betete, dass sie rascher vergehen möchten, starrte hinaus in den schwärzlichen Dunst. Nach unsäglich langer Zeit fing es endlich an, heller zu werden. Zuerst wie ein dunkler Fleck, dann immer deutlicher tauchte ein kupfernes, riesiges Gesicht aus dem Nebel, das Zifferblatt einer alten Turmuhr. Doch die Zeiger fehlten. Neuerliche Qual. Dann schlug es 5. Ich hörte, wie die Gefangenen erwachten und gähnend eine Unterhaltung in böhmischer Sprache führten. Eine Stimme kam mir bekannt vor. Ich drehte mich um, stieg von dem Brett herunter und sah den blatternarbigen Loisa auf der Pritsche gegenüber der meinigen sitzen und mich verwundert anstarren. Die beiden anderen waren Gesellen mit verwegenen Gesichtern und musterten mich geringschätzig. »Defraudant, was?« fragte der eine halblaut seinen Kameraden und stieß ihn mit dem Ellenbogen an. Der Gefragte brummte irgendetwas verächtlich, kramte in seinem Strohsack, holte ein schwarzes Papier hervor und legte es auf den Boden. Dann schüttete er aus dem Krug ein wenig Wasser darauf, kniete nieder, bespiegelte sich darin und kämmte sich mit den Fingern das Haar in die Stirn. Hierauf trocknete er das Papier mit zärtlicher Sorgfalt ab und versteckte es wieder unter der Pritsche. »Pan Pernat! Pan Pernat!« murmelte Loisa dabei beständig mit aufgerissenen Augen vor sich hin, wie jemand, der ein Gespenst sieht. »Die Herrschaften kennen einand, wie ich bemerke«, sagte der Ungekämmte, dem dies auffiel, in dem geschraubten Dialekt eines tschechischen Wieners und machte mir spöttisch eine halbe Verbeugung. »Erlauben's mich vorzustellen. Wosatka heißt mein Name. Der schwarze Wosatka, Brandstiftung«, setzte er eine halbe Oktave tiefer stolz hinzu. Der Frisierte spuckte zwischen den Zähnen durch, blickte mich eine Weile verächtlich an, deutete sich dann auf die Brust und sagte lakonisch: »Einbruch.« Ich schwieg. »No, zwängs wo's für einen Verdacht sind Sie hier, Herr Graf?« fragte der Wiener nach einer Pause. Ich überlegte einen Moment, dann sagte ich ruhig: »Wegen Raubmord.« Die beiden fuhren verblüfft auf. Der spöttische Ausdruck auf ihren Gesichtern machte einer Miene grenzenloser Hochachtung Platz, und sie riefen fast wie aus einem Munde: »Respekt, Respekt!« Als sie sahen, dass ich keine Notiz von ihnen nahm, zogen sie sich in die Ecke zurück und unterhielten sich flüsternd miteinander. Nur einmal stand der Frisierte auf, kam zu mir, prüfte schweigend die Muskeln meines Oberarms und ging dann kopfschüttelnd zu seinem Freund zurück. »Sie sind doch auch unter dem Verdacht hier, den Zottmann ermordet zu haben«, fragte ich Loisa unauffällig. Er nickte. »Ja, schon lang.« Wieder vergingen einige Stunden. Ich schloss die Augen und stellte mich schlafend. »Herr Pernat, Herr Pernat«, hörte ich plötzlich ganz leise Loisas Stimme. »Ja?« Ich tat, als erwachte ich. »Herr Pernat, bitte entschuldigen Sie, bitte, bitte wissen Sie nicht, was die Rosina macht? Ist sie zu Hause?« stotterte der arme Bursche. Er tat mir unendlich leid, wie er mit seinen entzündeten Augen an meinen Lippen hing und vor Aufregung die Hände verkrampfte. »Es geht ihr gut. Sie, sie ist jetzt Kellnerin beim alten Ungelt, log ich. Ich sah, wie er erleichtert aufatmete. Zwei Sträflinge hatten auf einem Brett Blechtöpfe mit heißem Wurstabsud stumm hereingebracht und drei davon in die Zelle gestellt. Dann knallten nach einigen Stunden abermals die Riegel und der Aufseher führte mich zum Untersuchungsrichter. Mir schlotterten die Knie vor Erwartung, als wir treppauf, treppab schritten. »Glauben Sie, es ist möglich, dass ich heute noch freigelassen werde?« fragte ich den Aufseher beklommen. Ich sah, wie er ein mitleidiges Lächeln unterdrückte. »Hm, heute noch. Hm, Gott, möglich ist ja alles.« Mir wurde eiskalt. Wieder las ich eine Porzellantafel an einer Tür und einen Namen. »Karl Friedrich Leisetreter, Untersuchungsrichter.« Wieder ein schmuckloses Zimmer und zwei Schreibpulte mit meterhohen Aufsätzen. Ein alter, großer Mann mit weißem, geteiltem Vollbart, schwarzem Gehrock, roten, wulstigen Lippen, knarrenden Stiefeln. »Sie sind Herr Pernat?« »Jawohl.« »Gemmenschneider?« »Jawohl.« »Zelle Nummer 70?« »Jawohl.« »Des Mordes an Zottmann verdächtig?« »Ich bitte, Herr Untersuchungsrichter.« »Des Mordes an Zottmann verdächtig?« »Wahrscheinlich, wenigstens vermute ich es, aber...« »Geständig?« »Was soll ich denn gestehen, Herr Untersuchungsrichter? Ich bin doch unschuldig.« »Geständig?« »Nein.« »Dann verhänge ich Untersuchungshaft über Sie. Führen Sie den Mann hinaus, Gefangenenwärter.« »Bitte, so hören Sie mich doch an, Herr Untersuchungsrichter. Ich muss unbedingt heute noch zu Hause sein. Ich habe wichtige Dinge zu veranlassen.« Hinter dem zweiten Schreibtisch meckerte jemand. Der Herr Baron schmunzelte. »Führen Sie den Mann hinaus, Gefangenenwärter.« Tag um Tag schlich dahin, Woche um Woche, und immer noch saß ich in der Zelle. Um 12 Uhr durften wir täglich hinunter in den Gefängnishof und mit anderen Untersuchungsgefangenen und Sträflingen zu zweit 40 Minuten im Kreise herumgehen auf der nassen Erde. Miteinander zu reden war verboten. In der Mitte des Platzes stand ein kahler, sterbender Baum, in dessen Rinde ein ovales Glasbild der Mutter Gottes eingewachsen war. An den Mauern wuchsen kümmerliche Ligusterstauden, die Blätter fast schwarz vom fallenden Ruß. Ringsum die Gitter der Zellen, aus denen zuweilen ein kittgraues Gesicht mit blutleeren Lippen herunterschaute. Dann ging's wieder hinauf in die gewohnten Krüfte zu Brot, Wasser und Wurstabsud und sonntags zu faulenden Linsen. Erst einmal war ich wieder vernommen worden. Ob ich Zeugen hätte, wie mir Herr Wassertrum angeblich die Uhr geschenkt habe. »Ja, Herrn Schemajah Hillel, das heißt nein«, ich erinnerte mich, er war nicht dabei gewesen, »aber Herr Charousek, nein, auch der war ja nicht dabei.« »Kurz, also niemand war dabei?« »Nein, niemand war dabei, Herr Untersuchungsrichter.« Wieder das Gemecker hinter dem Schreibtisch und wieder das »Führen Sie den Mann hinaus, Gefangenenwärter.« Meine Besorgnis um Angelina war einer dumpfen Resignation gewichen. Der Zeitpunkt, wo ich um sie zittern musste, war vorüber. Entweder Wassertrums Racheplan war längst geglückt, oder Charousek hatte eingegriffen, sagte ich mir. Aber die Sorge um Miriam trieb mich jetzt fast zum Wahnsinn. Ich stellte mir vor, wie sie Stunde um Stunde darauf wartete, dass sich das Wunder erneuere, wie sie früh am Morgen, wenn der Bäcker kam, hinauslief und mit bebenden Händen das Brot untersuchte, wie sie vielleicht um meinetwillen vor Angst verging. Oft in der Nacht peitschte es mich aus dem Schlaf, und ich stieg auf das Wandbrett und starrte empor zu dem kupfernen Gesicht der Turmuhr und verzehrte mich in dem Wunsch, meine Gedanken möchten zu Hillel dringen und ihm ins Ohr schreien, er solle Mirjam helfen und sie erlösen von der Qual des Hoffens auf ein Wunder. Dann wieder warf ich mich auf das Stroh und hielt den Atem an, bis mir die Brust fast zersprang, um das Bild meines Doppelgängers vor mich zu zwingen, damit ich ihn zu ihr schicken könnte als einen Trost. Und einmal war er auch erschienen neben meinem Lager mit den Buchstaben »Schabrat, Zehre, Auer, Bocher« in Spiegelschrift auf der Brust. Ich wollte aufschreien vor Jubel, dass jetzt alles wieder gut würde, aber er war in den Boden versunken, noch ehe ich ihm den Befehl geben konnte, Miriam zu erscheinen. Dass ich sogar keine Nachricht bekam von meinen Freunden. Ob es denn verboten sei, einem Briefe zu schicken, fragte ich meine Zellengenossen. Sie wussten es nicht. Sie hätten noch nie welche bekommen, allerdings wäre auch niemand da, der ihnen schreiben könnte, sagten sie. Der Gefangenenwärter versprach mir, sich gelegentlich zu erkundigen. Meine Nägel waren rissig geworden vom Abbeißen und mein Haar verwildert, denn Schere, Kamm und Bürste gab es nicht, auch kein Wasser zum Waschen. Fast ununterbrochen kämpfte ich mit Brechreiz, denn der Wurstabsud war mit Soda gewürzt statt mit Salz, eine Gefängnisvorschrift, um dem Überhandnehmen des Geschlechtstriebs vorzubeugen. Die Zeit verging in grauer, furchtbarer Eintönigkeit, drehte sich im Kreis wie ein Rad der Qual. Da gab es die gewissen Momente, die jeder von uns kannte, wo plötzlich einer oder der andere aufsprang und stundenlang auf und nieder lief wie ein wildes Tier, um sich dann wieder gebrochen auf die Pritsche fallen zu lassen und stumpfsinnig weiter zu warten, zu warten, zu warten. Wenn der Abend kam, zogen die Wanzen in Scharen gleich Ameisen über die Wände, und ich fragte mich erstaunt, warum denn der Kerl in Säbel und Unterhosen mich so gewissenhaft ausgeforscht habe, ob ich kein Ungeziefer hätte. Fürchtete man vielleicht im Landesgericht, es könne eine Kreuzung fremder Insektenrassen entstehen? Mittwochvormittags kam gewöhnlich ein Schweinskopf herein mit Schlapphut und zuckenden Hosenbeinen. Der Gefängnisarzt Dr. Rosenblatt und überzeugte sich, dass alle vor Gesundheit strotzten. Und wenn einer sich beschwerte, gleichgültig vorüber, so verschrieb er Zinksalbe zum Einreiben der Brust. Einmal kam auch der Landesgerichtspräsident, ein hochgewachsener, parfümierter Halunke der guten Gesellschaft, dem die gemeinsten Laster im Gesicht geschrieben standen, und sah nach, ob alles in Ordnung sei, ob sich noch immer keiner der Hängtorbe, wie sich der Frisierte ausdrückte. Ich war auf ihn zugetreten, um ihm eine Bitte vorzutragen. Da hatte er einen Satz hinter den Gefängniswärter gemacht und mir einen Revolver vorgehalten. »Was ich denn wolle?« schrie er mich an. »Ob Briefe für mich da seien?« fragte ich höflich. Statt der Antwort bekam ich einen Stoß vor die Brust vom Herrn Dr. Rosenblatt, der gleich darauf das Weite suchte. Auch der Herr Präsident zog sich zurück und höhnte durch den Türausschnitt, ich solle lieber den Mord gestehen, eher bekäme ich in diesem Leben keine Briefe. Ich hatte mich längst an die schlechte Luft und die Hitze gewöhnt und fröstelte beständig, selbst wenn die Sonne schien. Zwei der Gefangenen hatten schon einige Male gewechselt, aber ich achtete nicht darauf. Diese Woche waren es ein Taschendieb und ein Wegelagerer, das nächste Mal ein Falschmünzer oder ein Hehler, die hereingeführt wurden. Was ich gestern erlebte, war heute vergessen. Gegen das Wühlen der Sorge um Miriam verblassten alle äußeren Begebenheiten. Nur ein Ereignis hat sich mir tiefer eingeprägt. Es verfolgte mich zuweilen als Zerrbild bis in den Traum. Ich hatte auf dem Wandbrett gestanden, um hinauf in den Himmel zu starren. Da fühlte ich plötzlich, dass mich ein spitzer Gegenstand in die Hüfte stach. Als ich nachsah, bemerkte ich, dass es die Feile gewesen war, die sich mir durch die Tasche zwischen Rock und Futter gebohrt hatte. Sie musste schon lange dort gesteckt haben, sonst hätte sie der Mann in der Flurstube gewiss bemerkt. Ich zog sie heraus und warf sie achtlos auf meinen Strohsack. Als ich dann herunterstieg, war sie verschwunden, und ich zweifelte keinen Augenblick, dass nur Loisa sie genommen haben konnte. Einige Tage später holte man ihn aus der Zelle, um ihn einen Stock tiefer unterzubringen. Es dürfe nicht sein, dass zwei Untersuchungsgefangene, die desselben Verbrechens beschuldigt wären, wie er und ich, in der gleichen Zelle säßen, hatte der Gefangenenwärter gesagt. Aus ganzem Herzen wünschte ich, es möchte dem armen Burschen gelingen, sich mit Hilfe der Pfeile zu befreien. Ende von Kapitel 16. Kapitel 17 von Der Golem. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Golem von Gustav Meyrink. Kapitel 17. Mai. Auf meine Frage, welches Datum denn wäre, die Sonne schien so warm wie im Hochsommer und der müde Baum im Hof trieb ein paar Knospen, hatte der Gefangenenwärter zuerst geschwiegen, dann aber mir zugeflüstert, es sei der 15. Mai. Eigentlich dürfe er das nicht sagen, denn es sei verboten, mit den Gefangenen zu sprechen. Insbesondere solche, die noch nicht gestanden hätten, müssten hinsichtlich der Zeit im Unklaren gehalten werden. 3 volle Monate war ich also schon im Gefängnis und noch immer keine Nachricht von der Welt da draußen. Wenn es Abend wurde, drangen leise Klänge eines Klaviers durch das Gitterfenster, das jetzt an warmen Tagen offen war. »Die Tochter des Beschließers unten spiele«, hatte mir ein Sträfling gesagt. Tag und Nacht träumte ich von Miriam. Wie es ihr wohl ging? Zuweilen hatte ich das tröstliche Gefühl, als seien meine Gedanken zu ihr gedrungen und stünden an ihrem Bette, während sie schlief, und legten ihr lindernd die Hand auf die Stirne. Dann wieder, in Momenten der Hoffnungslosigkeit, wenn einer nach dem anderen meiner Zellengenossen zum Verhör geführt wurde, nur ich nicht, drosselte mich eine dumpfe Furcht, sie sei vielleicht schon lange tot. Dann stellte ich Fragen an das Schicksal, ob sie noch lebe oder nicht, krank sei oder gesund, und die Anzahl einer Handvoll Halme, die ich aus dem Strohsack riss, sollte mir Antwort geben. Und fast jedes Mal ging es schlecht aus. Ich wühlte in meinem Innern nach einem Blick in die Zukunft, suchte meine Seele, die mir das Geheimnis verbarg, zu überlisten durch eine scheinbar abseits liegende Frage, obwohl für mich dereinst noch ein Tag kommen würde, wo ich heiter sein und wieder lachen könnte. Immer bejahte das Orakel in solchen Fällen, und dann war ich eine Stunde lang glücklich und froh. Wie eine Pflanze heimlich wächst und sproßt, war allmählich in mir eine unbegreifliche, tiefe Liebe zu Miriam erwacht, und ich faßte es nicht, dass ich so oft hatte bei ihr sitzen und mit ihr reden können, ohne mir damals schon klar darüber geworden zu sein. Der zitternde Wunsch, dass auch sie mit gleichen Gefühlen an mich denken möchte, steigerte sich in solchen Augenblicken oft bis zur Ahnung der Gewissheit, und wenn ich dann auf dem Gange draußen einen Schritt hörte, fürchtete ich mich beinahe davor, man könnte mich holen und freilassen, und mein Traum würde in der groben Wirklichkeit der Außenwelt in nichts zerrinnen. Mein Ohr war in der langen Zeit der Haft so scharf geworden, dass ich auch das leiseste Geräusch vernahm. Jedes Mal bei Anbruch der Nacht hörte ich in der Ferne einen Wagen fahren und zergrübelte mir den Kopf, wer wohl darin sitzen möchte. Es lag etwas seltsam Fremdartiges in dem Gedanken, dass es Menschen gab da draußen, die tun und lassen durften, was sie wollten, die sich frei bewegen konnten und da und dorthin gehen und es dennoch nicht als unbeschreiblichen Jubel empfanden. Dass auch ich jemals wieder so glücklich werden würde, im Sonnenschein durch die Straßen wandern zu können, ich war nicht mehr imstande, es mir vorzustellen. Der Tag, an dem ich Angelina in den Armen gehalten, schien mir einem längst verflossenen Dasein anzugehören. Ich dachte daran zurück mit jener leisen Wehmut, die einen beschleicht, wenn man ein Buch aufschlägt und findet dann welke Blumen, die einst die Geliebte der Jugendjahre getragen hat. Obwohl der alte Zwerg noch immer Abend für Abend mit Frieslander und Prokop beim Ungelt saß und der vertrockneten Eulalia das Hirn konfus machte? Nein, es war Mai, die Zeit, wo er mit seinem Marionettenkasten durch die Provinznester zog und auf grünen Wiesen vor den Toren den Ritter Blaubart spielte. Ich saß allein in der Zelle. Vosatka, der Brandstifter, mein einziger Gefährte seit einer Woche, war vor ein paar Stunden zum Untersuchungsrichter geholt worden. Merkwürdig lange dauerte diesmal sein Verhör. Da, die eiserne Vorlegstange klirrte an der Tür, und mit freudestrahlender Miene stürmte Vosatka herein, warf ein Bündel Kleider auf die Pritsche und begann, sich mit Windeseile umzukleiden. Den Sträflingsanzug warf er Stück für Stück mit einem Fluch auf den Boden. »Nix haben sie mir beweisen können, Döher Lodri. Brandstiftung. Ja, Doder.« Er zog mit dem Zeigefinger an seinem unteren Augenlid. »Auf den schwarzen Vosatka sans jung.« »Der Wind war's, hab ich gesagt. Und bin festblieben. Den kennen's jetzt einsperren. Wahnsinn der Wischen, den Herrn von Wind.« »No, servus, heut Abend, da wird auftrat, beim Loisitschek.« Er breitete die Arme aus und tanzte einen gestampften. »Nur einmal im Löwen blüht der Mai.« Er stülpte sich mit einem Krach einen steifen Deckel mit einer kleinen, blau gesprenkelten Nussherrnfeder darauf über den Schädel. »Ja, richtig, das wird Ihnen interessieren, Herr Graf. Wissen's was Neues? Ihrner Freund, der Loiser, ist ausbrochen. Grad hab ich's erfahren, oben bei die Hallodri. Schon vorigen Monat. Gegen Uldimo hat er das Weide gesucht und ist längst über... Tui!« Er schlug sich mit den Fingern auf den Handrücken. »Über alle Berge.« »Aha, die Pfeile«, dachte ich und lächelte. »Alsdann halten's Erne auch bald dazu, Herr Graf.« Der Brandstifter streckte mir kameradschaftlich die Hand hin. »Dass Sie möglichst bei Zeiten freikommen. Und wenn's mal kein Geld nicht habend, fragen Sie sich halt nur beim Loisitschek nach dem schwarzen Vosatka. Kennt mich jedes Mädel dort. So, alsdann, servus, Herr Graf. War mir ein Vergnügen.« Er stand noch in der Tür, da schob der Wächter schon einen neuen Untersuchungsgefangenen in die Zelle. Auf den ersten Blick erkannte ich in ihm den Schlot mit der Soldatenmütze, der einmal neben mir bei Regenwetter in dem Torbogen der Hahnpaßgasse gestanden hatte. Eine freudige Überraschung. Vielleicht wusste er zufällig etwas über Hillel und Zwag und all die anderen? Ich wollte sofort anfangen, ihn auszufragen, aber zu meinem größten Erstaunen legte er mit geheimnisvoller Miene den Finger an den Mund und bedeutete mir, ich solle schweigen. Erst als die Tür von außen abgesperrt und der Schritt des Gefangenenwärters auf dem Gang verhallt war, kam Leben in ihn. Mir schlug das Herz vor Aufregung. Was sollte das bedeuten? Kannte er mich denn? Und was wollte er? Das Erste, was der Schlot tat, war, dass er sich niedersetzte und seinen linken Stiefel auszog. Dann zerrte er mit den Zähnen einen Stöpsel aus dem Absatz, entnahm dem entstandenen Hohlraum ein kleines, gebogenes Eisenblech, riss die anscheinend nur locker befestigte Schuhsohle ab und reichte mir beides mit stolzer Miene hin. Alles in Windeseile und ohne auf meine erregten Fragen auch nur im geringsten zu achten. »So, einen schönen Gruß vom Herrn Charousek.« Ich war so verblüfft, dass ich kein Wort herausbringen konnte. »Brauchen's bloß Eisenblechel nehmen und die Sohle auseinanderbrechen in der Nacht, oder wann sonst niemand sieht. Ist sie nämlich hohl innewendig«, erklärte der Schlot mit überlegener Miene, »und finden Sie sich drin ein Briefel von Herrn Charousek.« Im Übermaß meines Entzückens fiel ich dem Schlot um den Hals und die Tränen stürzten mir aus den Augen. Er wehrte mich voll Milde ab und sagte vorwurfsvoll, »Müssen sich's mehr zusammennehmen, Herr von Pernath. Mir haben's mir nicht eine Minute Zeit zum Verlieren. Es kann sich sofort herauskommen, dass ich in der falschen Zelle bin. Der Franzl und ich haben's mir und beim Portier die Nummern miteinander vertauscht.« Ich musste wohl ein sehr dummes Gesicht gemacht haben, denn der Schlot fuhr fort. »Wann Sie das auch nicht verstehen, macht nix. Kurz, ich bin hier, basta.« »Sagen Sie doch«, fiel ich ihm ins Wort, »sagen Sie doch, Herr...« »Wenzel«, half mir der Schlot aus, »ich heiß der schöne Wenzel.« »Sagen Sie mir doch, Wenzel, was macht der Archivar Hillel? Wie geht es seiner Tochter?« »Dazu ist jetzt keine Zeit net«, unterbrach mich der schöne Wenzel ungeduldig. »Ich kann nicht doch im nächsten Augenblick rausgeschmissen werden. Also, »Ich bin nicht hier, weil ich einen Raubanfall extra eingestanden habe.« »Was? Sie haben bloß meinetwegen, um zu mir kommen zu können, einen Raubanfall begangen, Wenzel?« fragte ich erschüttert. Der Schlot schüttelte verächtlich den Kopf. »Wenn ich wirklich einen Raubanfall begangen hätte, möchte ich ihm doch nicht eingestehen. Was glauben Sie von mir?« Ich verstand allmählich. Der brave Kerl hatte eine List gebraucht, um mir den Brief Charouseks ins Gefängnis zu schmuggeln. »So, zuverderst.« Er machte ein äußerst wichtiges Gesicht. »Muss ich Ihnen Unterricht in der Epilepsie geben?« »Worin?« »In der Epilepsie.« »Gäm se mal scharf Obacht und merkens erne alles genau.« »Alsdann, Chance her.« »Zuerst macht ma Speichel in der Groschen.« Er blies die Backen auf und bewegte sie hin und her, wie jemand, der sich den Mund ausspült. »Dann kriegt ma Schaum vorm Maul. Sing's? So.« Er machte auch dies. Mit widerwärtiger Natürlichkeit. »Danach dreht man die Daumen in die Faust. Nachher kugelt ma die Augen raus.« Er schielte entsetzlich. »Und dann, das ist er sicher bissel schwer, stoßt man so halbe de Schrei aus. Sing's so. Bä, bä, bä. Und gleichzeitig fallet man sich um.« Er ließ sich der Länge nach auf den Boden fallen, daß das Haus zitterte, und sagte beim Aufstehen, »Das isse sich die natürliche Epilepsie, wie's uns der Dr. Hulbert gottselig beim Bataillon gelernt hat.« »Ja, ja, es ist täuschend ähnlich«, gab ich zu. »Aber wozu dient das alles?« »Weil sie sich zuerst aus der Zelle rausmissen«, erklärte der schöne Wenzel. »Der Dr. Rosenblatt ist doch ein Mordsochs. Wenn einer schon gar keinen Kopf mehr hat, sagt der Rosenblatt immer noch, der Mann isse sich pumpelgesund. Nur vor die Epilepsie hat er ein fies Respekt. Wann einer das gut kann, gleich isse drieben in der Krankenzelle. Und da isse sich das Ausbrechen dann ein Kinderspielzeug.« Er wurde tief geheimnisvoll. »Den Fenstergitter in der Krankenzelle isse nämlich durchgesägt und nur schwach mit Dreck zusammengepappt. Es isse sich das ein Geheimnis vom Bataillon. Sie brauchen dann bloß ein paar Nächte scharf aufpassen und, wenn Sie eine Seilschlinge vom Dach herunter bis vors Fenster kommen sehen, heben Sie leise den Gitter aus, damit niemand nicht aufwacht, und stecken's die Schulter in die Schlinge, und mir ziergern Ihnen hinauf aufs Dach und lassen Ihnen auf der anderen Seite hinunter auf die Straßen. Basta.« »Weshalb soll ich denn aus dem Gefängnis ausbrechen?« wandte ich schüchtern ein. »Ich bin doch unschuldig.« »Das isse doch kein Grund, nicht auszubrechen«, widerlegte mich der schöne Wenzel und machte vor Erstaunen kreisrunde Augen. Ich mußte meine ganze Beredsamkeit aufbieten, um ihm den verwegenen Plan, der, wie er sagte, das Resultat eines Bataillonsbeschlusses war, auszureden. Dass ich die Gabe Gottes von der Hand wies und lieber warten wollte, bis ich von selbst freikommen würde, war ihm unbegreiflich. »Jedenfalls danke ich Ihnen und Ihren braven Kameraden auf das Allerherzlichste«, sagte ich gerührt und drückte ihm die Hand. »Wenn die schwere Zeit für mich vorüber ist, wird es mein erstes sein, mich Ihnen allen erkenntlich zu zeigen.« »Isse gar nicht nätig«, lehnte Wenzel freundlich ab. »Wann Sie a paar Glas Pilz zahlen, nehmen wir sich dankbar an, aber sonst nix. Pan Charousek, was isse jetzt Schatzmeister vom Bataillon, hat eh uns schon erzählt, was Sie für ein heimlicher Wohltäter sind. Soll ich ihm was ausrichten, wenn ich in paar Tag wieder rauskomme?« »Ja, bitte«, fiel ich rasch ein. »Sagen Sie ihm, er möchte zu Hillel gehen und ihm mitteilen, ich hätte so viel Angst wegen der Gesundheit seiner Tochter Miriam. Herr Hillel soll sie nicht aus den Augen lassen.« »Werden Sie sich den Namen merken? Hillel?« »Hirrel?« »Nein, Hillel.« »Hiller?« »Nein, Hillel.« Wenzel zerbrach sich fast die Zunge an dem für einen Tschechen unmöglichen Namen, aber schließlich bewältigte er ihn doch unter wilden Grimassen. »Und dann noch eins. Herr Charousek möge, ich lasse ihn herzlich darum bitten, sich auch, soweit es in seiner Macht steht, der vornehmen Dame, er weiß schon, wer darunter zu verstehen ist, annehmen. Sie meinen sich wahrscheinlich das adelige Flitschen, die was da Gspusi gehabt hat mit dem Niemetz, dem Dr. Sapoli? No, die hat sich doch scheiden lassen und isse mit dem Kind und dem Sapoli furt. Wissen Sie das bestimmt? Ich fühlte meine Stimme zittern. So sehr ich mich um Angelinas Willen freute, es krampfte mir doch das Herz zusammen. Wie viel Sorge hatte ich ihretwegen getragen, und jetzt war ich vergessen. Vielleicht glaubte sie, ich sei wirklich ein Raubmörder. Ein bitterer Geschmack stieg mir in die Kehle. Der Schlot schien mit dem Feingefühl, das verwahrlosten Menschen seltsamerweise eigen ist bei allen Dingen, die sich um Liebe drehen, erraten zu haben, wie mir zumute war, denn er blickte scheu weg und antwortete nicht. »Wissen Sie vielleicht auch, wie es Herrn Hillels Tochter, dem Fräulein Mirjam, geht? Kennen Sie sie?« fragte ich gepresst. »Mirjam, Mirjam!« Wenzel legte sein Gesicht in nachdenkliche Falten. »Mirjam, gehen sich die öfter in der Nacht zum Loisitschek?« Ich musste unwillkürlich lächeln. »Nein, bestimmt nicht.« »Dann kenne ich sie nicht«, sagte Wenzel trocken. Wir schwiegen eine Weile. »Vielleicht steht in dem Briefchen etwas über sie«, hoffte ich. »Dass den Wasserdrum der Deivel geholt hat«, fing Wenzel plötzlich wieder an, »werden Sie sich wohl schon gehört haben.« Ich fuhr entsetzt auf. »No ja«, Wenzel deutete auf seine Kehle, »murksi, murksi. Ich sag ich ihrner, es wär ihrner scheißlich, wie sie den Laden aufgebrochen haben, weil er sich paar Tag nicht hat sehen lassen, war ich natürlich der Erste drin, wie denn nicht. Und da hat er durten gesessen, der Wassertrum, in einem dreckigen Lehnsessel, die Brust voller Blut und die Augen wie aus Glas. Wissen Sie, ich bin ein handfester Kerl, aber mir hat sich alles gedreht, sag ich ihrner. Ich hab gemeint, ich hau mich ohnmächtig hin. Furter furt hab ich mir vorsagen müssen. Wenzel hab ich mir vorgesagt, Wenzel, reg dich nicht auf, es ist doch bloß a toter Jutt. Er hatte eine Feile in der Kehle stecken gehabt, und im Laden war sich alles umme dumm geschmissen. Ein Raubmord natürlich.« »Die Feile! Die Feile!« Ich fühlte, wie mir der Atem kalt wurde vor Grausen. »Die Feile!« So hatte sie also doch ihren Weg gefunden. »Ich weiß ich auch, wer's war«, fuhr Wenzel nach einer Pause halblaut fort. »Niemand anders, sag ich Erna, als der blattersteppige Loiso. Hab ich nämlich sein Taschenmesser auf dem Boden im Laden entdeckt und rasch eingesteckt, damit sich die Polizei nicht draufkommt. Er isse sich durch einen unterirdischen Gang in den Laden.« Er brach mit einem Ruck seine Rede ab, horchte ein paar Sekunden lang angestrengt, dann warf er sich auf die Pritsche und fing an, fürchterlich zu schnarchen. Gleich darauf klirrte das Vorhängeschloss und der Gefangenenwärter kam herein und musterte mich argwöhnisch. Ich machte ein teilnahmsloses Gesicht, und Wenzel war kaum zu erwecken. Erst nach vielen Püffen richtete er sich gähnend auf und taumelte, gefolgt von dem Wärter, schlaftrunken hinaus. Fiebernd vor Spannung faltete ich Charouseks Brief auseinander und las. Den 12. Mai. Mein lieber, armer Freund und Wohltäter. Woche um Woche habe ich gewartet, dass Sie endlich freikommen würden, immer vergebens. Habe alle möglichen Schritte versucht, um Entlastungsmaterial für Sie zu sammeln, aber ich fand keins. Ich bat den Untersuchungsrichter, das Verfahren zu beschleunigen, aber jedes Mal hieß es, er könne nichts tun, es sei Sache der Staatsanwaltschaft und nicht die seinige. Amtsschimmel. Eben erst, vor einer Stunde, gelang mir jedoch etwas, von dem ich mir den besten Erfolg erhoffe. Ich habe erfahren, dass Jaromir dem Wassertrum eine goldene Taschenuhr, die er nach der damaligen Verhaftung seines Bruders Loisa in dessen Bett gefunden hat, verkauft hat. Beim Loisitschek, wo, wie Sie wissen, die Detektivs verkehren, geht das Gerücht, man hätte die Uhr des angeblich ermordeten Zottmann, dessen Leiche übrigens noch immer nicht entdeckt ist, als Corpus Delicti bei Ihnen gefunden. Das Übrige reime ich mir zusammen. Wassertrum, etc. Ich habe mir Jaromir sofort vorgenommen und ihm 1000 Gulden gegeben. Ich ließ den Brief sinken, und die Freudentränen traten mir in die Augen. Nur Angelina konnte Charousek die Summe gegeben haben. Weder Zwak noch Prokop noch Frieslander besaßen so viel Geld. Sie hatte mich also doch nicht vergessen. Ich las weiter. 1000 Gulden gegeben und ihm weitere 2000 Gulden versprochen, wenn er mit mir sofort zur Polizei ginge und eingestünde, die Uhr seinem Bruder zu Hause entwendet und verkauft zu haben. Das alles kann aber erst geschehen, wenn dieser Brief durch Wenzel bereits an Sie unterwegs ist. Die Zeit reicht nicht aus. Aber seien Sie versichert, es wird geschehen. Heute noch. Ich bürge Ihnen dafür. Ich zweifle keinen Augenblick, dass Loisa den Mord begangen hat und die Uhr die Zottmanns ist. Sollte sie es wieder erwarten, nicht sein, nun, dann weiß Jaromir, was er zu tun hat. Jedenfalls wird er sie als die bei Ihnen gefundene agnoszieren. Also, harren Sie aus und verzweifeln Sie nicht. Der Tag, wo Sie frei sein werden, steht vielleicht bald bevor. Ob trotzdem ein Tag kommen wird, wo wir uns wiedersehen? Ich weiß es nicht. Fast möchte ich sagen, ich glaube es nicht, denn mit mir geht's rasch zu Ende. Ich muss auf der Hut sein, dass mich die letzte Stunde nicht überrascht. Aber eins halten Sie fest, wir werden uns wiedersehen. Wenn auch nicht in diesem Leben und nicht wie die Toten in jenem Leben, aber an dem Tag, wo die Zeit zerbricht, wo, wie es in der Bibel steht, der Herr die ausspeien wird aus seinem Mund, die lau waren und weder kalt noch warm. Wundern Sie sich nicht, dass ich so rede. Ich habe nie mit Ihnen über diese Dinge gesprochen, und als Sie einmal das Wort Kabbala berührten, bin ich Ihnen ausgewichen. Aber ich weiß, was ich weiß. Vielleicht verstehen Sie, was ich meine, und wenn nicht, so streichen Sie, ich bitte Sie darum, das, was ich gesagt habe, aus Ihrem Gedächtnis. Einmal in meinen Delirien glaubte ich, ein Zeichen auf Ihrer Brust zu sehen. Mag sein, dass ich wach geträumt habe. Nehmen Sie an, wenn Sie mich wirklich nicht verstehen sollten, dass ich gewisse Erkenntnisse gehabt habe, innerlich, fast schon von Kindheit an, die mich einen seltsamen Weg geführt haben. Erkenntnisse, die sich nicht decken mit dem, was die Medizin lehrt oder, Gott sei Dank, noch nicht weiß, hoffentlich auch nie erfahren wird. Aber ich habe mich nicht dumm machen lassen von der Wissenschaft, deren höchstes Ziel es ist, einen Wartesaal auszustaffieren, den man am besten niederrisse. Doch genug davon. Ich will Ihnen erzählen, was sich inzwischen zugetragen hat. Ende April war Wassertrum so weit, dass meine Suggestion anfing zu wirken. Ich sah es daran, dass er auf der Gasse ständig gestikulierte und laut mit sich selbst sprach. So etwas ist ein sicheres Zeichen, dass die Gedanken eines Menschen sich zum Sturm rotten, um über ihren Herrn herzufallen. Dann kaufte er sich ein Taschenbuch und machte sich Notizen. Er schrieb. Er schrieb! Dass ich nicht lache. Er schrieb. Und dann ging er zu einem Notar. Unten vor dem Haus wusste ich, was er oben machte. Er machte sein Testament. Dass er mich zum Erben einsetzte, habe ich allerdings nicht gedacht. Ich hätte wahrscheinlich den Veitstanz bekommen vor Vergnügen, wenn's mir eingefallen wäre. Er setzte mich zum Erben ein, weil ich der Einzige auf der Erde bin, an dem er noch etwas gut machen könnte, wie er glaubte. Das Gewissen hat ihn überlistet. Vielleicht war es auch die Hoffnung, ich würde ihn segnen, wenn ich mich nach seinem Tode durch seine Huld plötzlich als Millionär sehe und dadurch den Fluch wettmachen, den er in ihrem Zimmer aus meinem Mund hat anhören müssen. Dreifach hat demnach meine Suggestion gewirkt. Rasend witzig, dass er heimlich also doch an eine Wiedervergeltung im Jenseits geglaubt hat, während er sich's das ganze Leben lang mühselig ausreden wollte. Aber so ist's mit all den ganz Gescheiten. Man sieht es schon an der wahnwitzigen Wut, in die sie geraten, wenn man's ihnen ins Gesicht sagt. Sie fühlen sich ertappt. Von dem Moment an, wo Wassertrum zum Notar kam, ließ ich ihn nicht mehr aus den Augen. Des Nachts horchte ich an den Verschlagbrettern seines Ladens, denn jede Minute konnte die Entscheidung fallen. Ich glaube, durch Mauern hindurch würde ich das ersehnte, schnalzende Geräusch gehört haben, wenn er den Stöpsel aus der Giftflasche gezogen hätte. Es fehlte vielleicht nur eine Stunde, und mein Lebenswerk war vollbracht. Da griff ein Unbefugter ein und ermordete ihn mit einer Feile. Lassen Sie sich das Nähere von Wenzel erzählen. Mir wird das zu bitter, alles das niederschreiben zu müssen. Nennen Sie es Aberglauben, aber wie ich sah, dass Blut vergossen worden war, die Dinge im Laden waren befleckt davon, kam es mir vor, als sei mir seine Seele entwischt. Etwas in mir, ein feiner, untrüglicher Instinkt, sagte mir, dass es nicht dasselbe ist, ob ein Mensch von fremder Hand stirbt oder von eigener. Dass Wassertrum sein Blut mit sich in die Erde hätte nehmen müssen, dann erst wäre meine Mission erfüllt gewesen. Jetzt, wo es anders gekommen ist, fühle ich mich als Ausgestoßener, als ein Werkzeug, das nicht würdig befunden wurde in der Hand des Todesengels. Aber ich will mich nicht auflehnen. Mein Hass ist von der Art, der übers Grab hinausgeht. Und noch habe ich ja mein eigenes Blut, das ich vergießen kann, wie ich will, damit es dem Seinigen nachgehe im Reich der Schatten, auf Schritt und Tritt. Jeden Tag, seit sie Wassertrum verscharrt haben, sitze ich draußen bei ihm auf dem Friedhof und horche in meine Brust hinein, was ich tun soll. Ich glaube, ich weiß es bereits. Aber ich will noch warten, bis das innere Wort, das zu mir spricht, klar wird wie eine Quelle. Wir Menschen sind unrein, und oft bedarf es langen Fastens und Wachens, bis wir das Flüstern unserer Seele verstehen. In der verflossenen Woche wurde mir offiziell vom Gericht mitgeteilt, dass mich Wassertrum zum Universalerben eingesetzt hat. Dass ich für mich keinen Kreuzer davon anrühre, brauche ich Ihnen wohl nicht zu versichern, Herr Pernath. Ich werde mich hüten, ihm für drüben eine Handhabe zu geben. Die Häuser, die er besessen hat, lasse ich versteigern. Die Gegenstände, die er berührt hat, werden verbrannt. Und was an Geld und Geldeswert sich dann ergibt, fällt nach meinem Tod zu einem Drittel Ihnen zu. Ich sehe im Geiste, wie Sie aufspringen und protestieren. Aber ich kann Sie beruhigen. Was Sie bekommen, ist Ihr rechtmäßiges Eigentum mit Zins und Zinseszins. Schon lange wusste ich, dass Wassertrum vor Jahren Ihren Vater und seine Familie um alles gebracht hat. Erst jetzt bin ich in der Lage, es aktenmäßig nachweisen zu können. Ein zweites Drittel wird unter die 12 Mitglieder des Bataillons verteilt, die den Dr. Hulbert noch persönlich gekannt haben. Ich will, dass jeder von ihnen reich wird und Zutritt bekommt zur Prager guten Gesellschaft. Das letzte Drittel gehört zu gleichen Teilen den nächsten 7 Raubmördern des Landes, die mangels zureichender Beweise freigesprochen werden müssen. Ich bin das dem öffentlichen Ärgernis schuldig. So, das wäre wohl alles. Und jetzt, mein lieber, lieber Freund, leben Sie wohl, und gedenken Sie zuweilen Ihres aufrichtigen und dankbaren Innozenz Charousek. Tief erschüttert legte ich den Brief aus der Hand. Ich konnte mich nicht freuen über die Nachricht von meiner bevorstehenden Enthaftung. Charousek, armer Mensch! Wie ein Bruder kümmert er sich um mein Schicksal, bloß weil ich ihm einst 100 Gulden geschenkt habe. Wenn ich ihm nur einmal noch die Hand drücken könnte. Ich fühlte, ja, er hatte recht, der Tag würde nie kommen. Ich sah ihn vor mir, seine flackernden Augen, die schwindsüchtigen Schultern, die hohe, noble Stirn. Vielleicht, dass alles ganz anders gekommen wäre, wenn eine hilfreiche Hand rechtzeitig in dies verdorrte Leben eingegriffen hätte. Noch einmal las ich den Brief durch. Wie viel Methode in Charouseks Irrsinn lag. Ob er überhaupt irrsinnig war? Ich schämte mich beinahe, diesen Gedanken auch nur einen Augenblick geduldet zu haben. Sagten seine Anspielungen nicht genug? Er war ein Mensch wie Hillel, wie Miriam, wie ich selbst, ein Mensch, über den die eigene Seele Gewalt gewonnen hatte, den sie durch die wilden Schluchten und Klüften des Lebens emporführte in die Firnenwelt eines unbetretenen Landes. Er, der doch ein ganzes Leben auf Mord gesonnen, stand er nicht reiner da als irgendeiner von denen, die naserümpfend umhergehen und angelernte Gebote eines unbekannten, mythischen Propheten zu befolgen vorgeben? Er hielt das Gebot, das ihm ein übermächtiger Trieb diktierte, ohne an eine Belohnung hier oder jenseits auch nur zu denken. Was er getan hatte, war es etwas anderes als frömmste Pflichterfüllung in des Wortes verborgenster Bedeutung? Feig, hinterlistig, mordgierig, krank, eine problematische, eine Verbrechernatur, hörte ich förmlich, wie das Urteil der Menge über ihn lauten musste, wenn sie mit ihren blinden Stalllaternen in seine Seele hineinzuleuchten kämen. Diese geifernde Menge, die nie und nimmer begreifen wird, dass die giftige Herbstzeitlose tausendfach schöner und edler ist als der nützliche Schnittlauch. Wieder ging das Türschloss draußen, und ich hörte, dass man einen Menschen hereinschob. Ich drehte mich nicht einmal um, so sehr war ich erfüllt von dem Eindruck des Briefes. Kein Wort über Angelina, nichts von Hillel stand darin. Freilich, Charousek musste in größter Eile geschrieben haben, die Schrift verriet es mir. Obwohl noch ein Brief von ihm heimlich überbracht werden würde? Ich hoffte heimlich auf den morgigen Tag, auf den gemeinsamen Rundgang der Gefangenen im Hof. Da war es doch am leichtesten, dass mir irgendeiner vom Bataillon etwas zusteckte. Eine leise Stimme schreckte mich aus meinen Grübeleien. »Würden Sie gestatten, mein Herr, dass ich mich Ihnen vorstelle? Mein Name ist Laponder, Amadeus Laponder.« Ich drehte mich um. Ein kleiner, schmächtiger, doch ziemlich junger Mann in gewählter Kleidung, nur ohne Hut, wie alle Untersuchungsgefangenen, verbeugte sich korrekt vor mir. Er war glatt rasiert wie ein Schauspieler, und seine großen, hellgrün glänzenden, mandelförmigen Augen hatten das Eigentümliche an sich, dass, so geradeaus sie auch auf mich gerichtet waren, sie mich doch nicht zu sehen schienen. Es lag so etwas wie Geistesabwesenheit darin. Ich murmelte meinen Namen und verbeugte mich ebenfalls und wollte mich wieder umdrehen, konnte aber lange den Blick von dem Menschen nicht wenden. So fremdartig wirkte er auf mich mit dem pagodenhaften Lächeln, das die aufwärts gezogenen Mundwinkel der fein geschwungenen Lippen beständig seinem Gesicht aufdrückten. Er sah fast aus wie eine chinesische Buddha-Statue aus Rosenquarz, mit seiner faltenlosen, durchsichtigen Haut, der mädchenhaft schmalen Nase und den zarten Nüstern. »Amadeus Laponder«, »Amadeus Laponder«, wiederholte ich vor mich hin. »Was er wohl begangen haben mag?« Ende von Kapitel 17. Kapitel 18 von Der Golem. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Golem von Gustav Meyrink. Kapitel 18. Mond. »Waren Sie schon beim Verhör?« fragte ich nach einer Weile. »Ich komme soeben von dort. Hoffentlich werde ich Sie hier nicht lange inkommodieren müssen«, antwortete Herr Laponder liebenswürdig. »Armer Teufel«, dachte ich mir, »er ahnt nicht, was einem Untersuchungsgefangenen bevorsteht.« Ich wollte ihn langsam vorbereiten. Man gewöhnt sich allmählich an das Stillsitzen, wenn einmal die ersten, schlimmsten Tage vorüber sind. Er machte ein verbindliches Gesicht. Pause. »Hat das Verhör lange gedauert, Herr Laponder?« Er lächelte zerstreut. »Nein, ich wurde bloß gefragt, ob ich geständig sei, und musste das Protokoll unterschreiben.« »Haben Sie unterschrieben, dass Sie geständig sind?« fuhr es mir heraus. »Allerdings.« »Es konnte nichts Schlimmes sein«, legte ich mir zurecht, »weil er sogar keine Aufregung zeigte. Wahrscheinlich eine Herausforderung zum Duell oder etwas Ähnliches. Ich bin leider schon so lange hier, dass es mir wie ein Menschenleben vorkommt«, seufzte ich unwillkürlich, und er machte sofort eine teilnehmende Miene. »Ich wünsche Ihnen, dass Sie das nicht mitmachen brauchen, Herr Laponder. Nach allem, was ich sehe, werden Sie wohl bald wieder auf freiem Fuß sein.« »Wie man's nimmt«, antwortete er ruhig, aber es klang wie ein versteckter Doppelsinn. »Sie glauben nicht?«, fragte ich lächelnd. Er schüttelte den Kopf. »Wie soll ich das verstehen? Was haben Sie denn gar so Schreckliches begangen? Verzeihen Sie, Herr Laponder, es ist nicht Neugierde von mir, lediglich Teilnahme, dass ich frage.« Er zögerte einen Augenblick, dann sagte er, ohne mit der Wimper zu zucken, »Lustmord.« Mir war, als hätte er mich mit einem Stock über den Kopf geschlagen. Vor Abscheu und Grausen konnte ich keinen Ton herausbringen. Er schien es zu bemerken und blickte diskret zur Seite, aber nicht das leiseste Mienenspiel in seinem automatenhaft lächelnden Gesicht verriet, dass er über mein plötzlich verändertes Benehmen verletzt gewesen wäre. Wir wechselten kein Wort weiter und blickten stumm aneinander vorbei. Als ich mich nach Einbruch der Dunkelheit niederlegte, folgte er sogleich meinem Beispiel, entkleidete sich, hängte sorgfältig seine Kleider an den Wandnagel, streckte sich aus und schien, nach seinen ruhigen, tiefen Atemzügen zu schließen, unmittelbar darauf fest eingeschlafen zu sein. Die ganze Nacht konnte ich nicht zur Ruhe kommen. Das beständige Gefühl, ein solches Scheusal in meiner nächsten Nähe zu haben, dieselbe Luft mit ihm atmen zu müssen, war mir so grässlich und aufregend, dass die Eindrücke des Tages, Charouseks Brief und all das erlebte Neue, tief in den Hintergrund traten. Ich hatte mich so gelegt, dass ich den Mörder beständig im Auge behielt, denn ich würde es nicht haben ertragen können, ihn hinter mir zu wissen. Die Zelle war vom Schimmer des Mondes matt durchdämmert, und ich konnte sehen, dass Laponder regungslos, fast starr dalag. Seine Züge hatten etwas Leichenhaftes bekommen, und der halb geöffnete Mund erhöhte diesen Eindruck. Viele Stunden hindurch änderte er nicht ein einziges Mal seine Lage. Erst spät nach Mitternacht, als ein dünner Mondstrahl auf sein Gesicht fiel, kam eine leise Unruhe über ihn, und er bewegte unaufhörlich die Lippen, wie jemand, der im Schlaf spricht. Es schien immer dasselbe Wort zu sein, ein zweisilbiger Satz vielleicht, so wie »Lass mich, lass mich, lass mich«. Die nächsten paar Tage vergingen, ohne dass ich Notiz von ihm genommen hätte, und auch er brach niemals das Schweigen. Sein Benehmen blieb nach wie vor gleich liebenswürdig. So oft ich auf und ab gehen wollte, sah er es mir sofort an und zog höflich, wenn er auf der Pritsche saß, die Füße zurück, um mir nicht im Wege zu sein. Ich fing an, mir Vorwürfe wegen meiner Schroffheit zu machen, konnte aber den Abscheu vor ihm beim besten Willen nicht loswerden. So sehr ich gehofft hatte, mich an seine Nähe gewöhnen zu können, es ging nicht. Selbst in den Nächten hielt es mich wach. Kaum eine Viertelstunde verbrachte ich im Schlaf. Abend für Abend wiederholte sich haargenau derselbe Vorgang. Er wartete respektvoll, bis ich mich ausstreckte, zog dann seine Kleider aus, legte sie pedantisch in Falten, hängte sie auf und so weiter und so weiter. Eines Nachts, es mochte um die zweite Stunde sein, stand ich schlaftrunken vor Müdigkeit wieder auf dem Wandbrett, starrte in den Vollmond, dessen Strahlen sich wie glitzerndes Öl auf dem kupfernen Gesicht der Turmuhr spiegelten, und dachte voll Trauer an Mirjam. Da hörte ich plötzlich leise ihre Stimme hinter mir. Sofort war ich wach, überwach, fuhr herum und horchte. Eine Minute verging. Schon glaubte ich, ich hätte mich getäuscht, da kam es wieder. Ich konnte die Worte nicht genau verstehen, aber es klang wie »Frag mich, frag mich«. Es war bestimmt Mirjams Stimme. Schlotternd vor Aufregung stieg ich, so leise ich konnte, herab und trat an das Bett Laponders. Das Mondlicht schien voll auf sein Gesicht, und ich konnte deutlich unterscheiden, dass er die Lider offen hatte, doch nur das Weiße der Augäpfel war sichtbar. An der Starre der Wangenmuskeln sah ich, dass er im Tiefschlaf lag. Nur die Lippen bewegten sich wieder, wie neulich. Allmählich verstand ich die Worte, die hinter seinen Zähnen hervordrangen. »Frag mich! Frag mich!« Die Stimme war der von Mirjam täuschend ähnlich. »Mirjam! Mirjam!« rief ich unwillkürlich, dämpfte aber sofort den Ton, um den Schläfer nicht zu erwecken. Ich wartete, bis sein Gesicht wieder starr geworden war, dann wiederholte ich leise, »Mirjam! Mirjam!« Sein Mund formte ein kaum vernehmbares, aber doch deutliches »Ja!« Ich legte mein Ohr dicht an seine Lippen. Nach einer Weile hörte ich Mirjams Stimme flüstern, so unverkennbar ihre Stimme, dass mir Kälteschauer über die Haut liefen. Ich trank die Worte so gierig, dass ich nur den Sinn begriff. Sie sprach von Liebe zu mir und von dem unsagbaren Glück, dass wir uns endlich gefunden hätten und uns nie wieder trennen würden. Hastig, ohne Pause, wie jemand, der fürchtet, unterbrochen zu werden und jede Sekunde ausnützen will. Dann wurde die Stimme stockend, erlosch zeitweilig ganz. »Mirjam?« fragte ich, bebend vor Angst und mit eingezogenem Atem. »Mirjam, bist du gestorben?« Lange keine Antwort. Dann, fast unverständlich, »Nein, ich lebe. Ich schlafe.« Nichts mehr. Ich lauschte und lauschte. Vergebens. Nichts mehr. Vor Ergriffenheit und zitternd musste ich mich auf die Kante der Pritsche stützen, um nicht vornüber auf Laponder zu fallen. Die Täuschung war so vollständig gewesen, dass ich Mirjam momentelang tatsächlich vor mir liegen zu sehen glaubte und all meine Kraft zusammennehmen musste, um nicht einen Kuss auf die Lippen des Mörders zu drücken. »Henoch! Henoch!« hörte ich ihn plötzlich lallen, dann immer klarer und artikulierter. »Henoch! Henoch!« Sofort erkannte ich Hillel. »Bist du das, Hillel?« Keine Antwort. Ich erinnerte mich, gelesen zu haben, dass man Schlafende, um sie zum Reden zu bringen, die Frage nicht ins Ohr stellen dürfe, sondern gegen das Nervengeflecht in der Magengrube richten müsse. Ich tat es. »Hillel?« »Ja, ich höre dich.« »Ist Mirjam gesund? Weißt du alles?« fragte ich schnell. »Ja, ich weiß alles, wusste es längst. Sei ohne Sorge, Henoch, und fürchte dich nicht.« »Kannst du mir verzeihen, Hillel?« »Ich sage dir doch, sei ohne Sorge.« »Werden wir uns bald wiedersehen?« Ich fürchtete, die Antwort nicht mehr verstehen zu können. Schon der letzte Satz war nur noch gehaucht worden. »Ich hoffe es. Ich will warten. Auf dich. Wenn ich kann. Dann muss ich...« »Land.« »Wohin? In welches Land?« Ich fiel beinahe auf Laponder. »In welches Land? In welches Land?« »Land, Gad, südlich, Palästina.« Die Stimme erstarb. 100 Fragen schossen mir in der Verwirrung durch den Kopf. »Warum nennt er mich Henoch? Zwag, Jaromir, die Uhr, Frieslande, Angelina, Charusek.« »Leben Sie wohl und gedenken Sie meiner zuweilen«, kam es plötzlich wieder laut und deutlich von den Lippen des Mörders. Diesmal in Charuseks Tonfall, aber ähnlich so, als hätte ich selbst es gesagt. Ich erinnerte mich, es war wörtlich der Schlusssatz aus Charuseks Brief. Das Gesicht Lapondas lag bereits im Dunkel. Das Mondlicht fiel auf die Kopfenden des Strohsacks. In einer Viertelstunde musste es aus der Zelle verschwunden sein. Ich stellte Frage auf Frage, bekam aber keine Antwort mehr. Der Mörder lag unbeweglich wie eine Leiche und hatte die Lider geschlossen. Ich machte mir die heftigsten Vorwürfe, all die Tage über in La Ponda nur den Verbrecher und niemals den Mensch gesehen zu haben. Nach dem, was ich soeben erlebt, war er offenbar ein Somnambuler, ein Geschöpf, das unter dem Einfluss des Vollmonds stand. Vielleicht hatte er den Lustmord in einer Art Dämmerzustand begangen, bestimmt sogar. Jetzt, wo der Morgen graute, war die Starrheit von seinen Zügen gewichen und hatte dem Ausdruck seligen Friedens Platz gemacht. »So ruhig kann ein Mensch doch nicht schlummern, der einen Mord auf dem Gewissen hat«, sagte ich mir. Ich konnte den Moment, wo er aufwachen würde, kaum erwarten. Ob er wohl wüsste, was geschehen war? Endlich schlug er die Augen auf, begegnete meinem Blick und sah zur Seite. Sofort trat ich zu ihm und ergriff seine Hand. »Verzeihen Sie mir, Herr La Ponda, dass ich bisher so unfreundlich zu Ihnen gewesen bin. Es war das Ungewohnte, das...« »Seien Sie überzeugt, mein Herr, ich begreife vollkommen«, unterbrach er mich lebhaft, »dass es ein scheußliches Gefühl sein muss, mit einem Lustmörder beisammen zu sein.« »Reden Sie nicht mehr davon«, bat ich. »Es ist mir heute Nacht so mancherlei durch den Kopf gegangen, und ich werde den Gedanken nicht los, Sie könnten vielleicht...« Ich suchte nach Worten. »Sie halten mich für krank«, half er mir heraus. Ich bejahte. »Ich glaube, es aus gewissen Anzeichen schließen zu dürfen. Ich... Darf ich Ihnen eine direkte Frage stellen, Herr La Ponda?« »Ich bitte darum.« »Es klingt etwas merkwürdig, aber... Würden Sie mir sagen, was Sie heute geträumt haben?« Er schüttelte lächelnd den Kopf. »Ich träume nie.« »Aber Sie haben aus dem Schlaf gesprochen.« Er blickte überrascht auf, dachte eine Weile nach, dann sagte er bestimmt... »Das kann nur geschehen sein, wenn Sie mich etwas gefragt haben.« Ich gab es zu, denn, wie gesagt, ich träume nie. »Ich wandere«, setzte er nach einer Pause halblaut hinzu. »Sie wandern? Wie soll ich das verstehen?« Er schien nicht recht mit der Sprache herauszuwollen, und ich hielt es für angezeigt, ihm die Gründe zu nennen, die mich bewogen hatten, in ihn zu dringen, und erzählte ihm in Umrissen, was nachts geschehen war. »Sie können sich fest darauf verlassen«, sagte er ernst, als ich zu Ende war, »dass alles auf Richtigkeit beruht, was ich im Schlaf gesprochen habe. Wenn ich vorhin bemerkte, dass ich nicht träume, sondern wandere, so meinte ich damit, dass mein Traumleben anders beschaffen ist als das, sagen wir, normaler Menschen. Nennen Sie es, wenn Sie wollen, ein Austreten aus dem Körper. So war ich zum Beispiel heute Nacht in einem höchst sonderbaren Zimmer, zu dem der Eingang von unten herauf durch eine Falltür führte.« »Wie sah es aus?« fragte ich rasch. »War es unbewohnt, leer?« »Nein, es standen Möbel darin, aber nicht viele, und ein Bett, in dem ein junges Mädchen schlief oder wie scheintot lag, und ein Mann saß neben ihr und hielt seine Hand über ihre Stirn.« La Ponda schilderte die Gesichter der beiden. Kein Zweifel, es waren Hillel und Miriam. Ich wagte vor Spannung kaum zu atmen. »Bitte, erzählen Sie weiter. War sonst noch jemand im Zimmer?« »Sonst noch jemand? Warten Sie. Nein, sonst war niemand mehr im Zimmer.« Ein siebenflammiger Leuchter brannte auf dem Tisch. Dann ging ich eine Wendeltreppe hinunter. »War sie zerbrochen?« fiel ich ein. »Zerbrochen? Nein, nein, sie war ganz in Ordnung, und von ihr zweigte seitlich eine Kammer ab. Darin saß ein Mann mit silbernen Schnallen an den Schuhen und von fremdartigem Typus, wie ich noch nie einen Menschen gesehen habe, von gelber Gesichtsfarbe und mit schräg stehenden Augen. Er war vornübergebeugt und schien auf etwas zu warten, auf einen Auftrag vielleicht.« »Ein Buch, ein altes, großes Buch, haben Sie nirgends gesehen?« forschte ich. Er rieb sich die Stirn. »Ein Buch, sagen Sie?« »Ja, sehr richtig. Ein Buch lag auf dem Boden. Es war aufgeschlagen, ganz aus Pergament, und mit einem großen, goldenen A fing die Seite an. »Mit einem I, meinen Sie wohl?« »Nein, mit einem A.« »Wissen Sie das bestimmt? War es nicht ein I?« »Nein, es war bestimmt ein A.« Ich schüttelte den Kopf und fing an zu zweifeln. Offenbar hatte Laponder im Halbschlaf in meinem Vorstellungsinhalt gelesen und alles wirre durcheinandergebracht. Hillel, Mirjam, den Golem, das Buch Ibur und den unterirdischen Gang. »Haben Sie die Gabe zu wandern, wie Sie es nennen, schon lang?« fragte ich. »Seit meinem 21. Jahr.« Er stockte, schien nicht gerne davon zu reden. Dann nahm seine Miene plötzlich den Ausdruck grenzenlosen Erstaunens an und erstarrte auf meine Brust, als ob er dort etwas sähe. Ohne auf meine Verwunderung zu achten, ergriff er hastig meine Hand und bat, fast flehentlich, »Um Himmels Willen, sagen Sie mir alles. Es ist heute der letzte Tag, den ich bei Ihnen verbringen darf. Vielleicht schon in einer Stunde werde ich abgeholt, um mein Todesurteil anzuhören.« Ich unterbrach ihn entsetzt. »Dann müssen Sie mich mitnehmen als Zeugen. Ich kann beschwören, dass Sie krank sind. Sie sind mondsüchtig. Es darf nicht sein, dass man Sie hinrichtet, ohne Ihren Geisteszustand untersucht zu haben. So nehmen Sie doch Vernunft an.« Er wehrte nervös ab. »Das ist doch so nebensächlich. Bitte sagen Sie mir alles.« »Aber was soll ich Ihnen denn sagen? Reden wir doch lieber von Ihnen und...« »Sie müssen, das weiß ich jetzt, gewiss seltsame Dinge erlebt haben, die mich nahe angehen, näher, als Sie ahnen können. Ich bitte Sie, sagen Sie mir alles«, flehte er. Ich konnte es nicht fassen, dass ihn mein Leben mehr interessierte als seine eigenen, doch wahrhaft genügend dringenden Angelegenheiten. Um ihn aber zu beruhigen, erzählte ich ihm alles, was mir an Unbegreiflichem geschehen war. Bei jedem größeren Abschnitt nickte er zufrieden, wie jemand, der eine Sache bis zum Grund durchschaut. Als ich zu der Stelle kam, wo die Erscheinung ohne Kopf vor mir gestanden und mir die schwarzroten Körner hingehalten hatte, konnte er es kaum erwarten, den Schluss zu erfahren. »Also aus der Hand geschlagen haben Sie sie ihm«, murmelte er sinnend. »Ich hätte nicht gedacht, dass es einen dritten Weg geben könnte.« »Es war das kein dritter Weg«, sagte ich, »es war dasselbe, wie wenn ich die Körner abgelehnt hätte.« Er lächelte. »Glauben Sie nicht, Herr Laponder?« »Wenn Sie sie abgelehnt hätten, wären Sie wohl auch den Weg des Lebens gegangen. Aber die Körner, die magische Kräfte bedeuten, wären nicht zurückgeblieben. So sind sie auf den Boden gerollt, wie Sie sagen. Das heißt, sie sind hier geblieben und werden von ihren Vorfahren so lange gehütet, bis die Zeit des Keimens da ist. Dann werden die Kräfte, die in ihnen jetzt noch schlummern, lebendig werden.« Ich verstand nicht. »Von meinen Vorfahren werden die Körner gehütet?« »Sie müssen es teilweise symbolisch auffassen, was Sie erlebt haben«, erklärte Laponder. »Der Kreis der bläulich strahlenden Menschen, der Sie umstand, war die Kette der ererbten Iche, die jeder von einer Muttergeborene mit sich herumschleppt. Die Seele ist nichts Einzelnes, sie soll es erst werden, und das nennt man dann Unsterblichkeit. Ihre Seele ist noch zusammengesetzt aus vielen Ichen, so wie ein Ameisenstaat aus vielen Ameisen. Sie tragen die seelischen Reste vieler tausend Vorfahren in sich, die Häupter ihres Geschlechtes. Bei allen Wesen ist das so. Wie könnte denn ein Huhn, das aus einem Ei künstlich erbrütet wurde, sich sogleich die richtige Nahrung suchen, wenn nicht die Erfahrung von Jahrmillionen in ihm stäke? Das Vorhandensein des Instinkts verrät die Gegenwart der Vorfahren im Leib und in der Seele. Aber verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht unterbrechen.« Ich erzählte zu Ende. Alles. Auch das, was Mirjam über den Hermaphroditen gesagt hatte. Als ich innehielt und aufblickte, bemerkte ich, dass Laponder weiß geworden war, wie der Kalk an der Wand, und Tränen über seine Wangen liefen. Rasch stand ich auf, tat, als sehe ich es nicht, und ging in der Zelle auf und nieder, um abzuwarten, bis er sich beruhigt haben würde. Dann setzte ich mich ihm gegenüber und bot meine ganze Beredsamkeit auf, ihn zu überzeugen, wie dringend nötig es wäre, den Richtern gegenüber auf seinen krankhaften Geisteszustand hinzuweisen. »Wenn sie wenigstens den Mord nicht eingestanden hätten«, schloss ich. »Aber ich musste doch. Man hat mich auf mein Gewissen gefragt«, sagte er naiv. »Halten Sie denn eine Lüge für schlimmer als einen Lustmord?«, fragte ich verblüfft. »Im Allgemeinen vielleicht nicht, in meinem Fall gewiss. Sehen Sie, als ich vom Untersuchungsrichter gefragt wurde, ob ich gestünde, hatte ich die Kraft, die Wahrheit zu sagen. Es stand also in meiner Wahl, zu lügen oder nicht zu lügen. Als ich den Lustmord beging, bitte ersparen Sie mir die Details, es war so grässlich, dass ich die Erinnerung nicht wieder aufleben lassen möchte. Als ich den Lustmord beging, da hatte ich keine Wahl. Wenn ich auch bei vollkommen klarem Bewusstsein handelte, so hatte ich dennoch keine Wahl. Irgendetwas, dessen Vorhandensein in mir ich nicht geahnt hatte, wachte auf und war stärker als ich. Glauben Sie, wenn ich die Wahl gehabt haben würde, ich hätte gemordet? Nie habe ich getötet, nicht einmal das kleinste Tier, und jetzt wäre ich es schon gar nicht imstande. Nehmen Sie an, es wäre Menschengesetz zu morden, und auf der Unterlassung stünde der Tod, ähnlich wie es im Krieg der Fall ist. Augenblicklich hätte ich mir den Tod verdient, weil mir keine Wahl bliebe. Ich könnte ganz einfach nicht morden. Damals, als ich den Lustmord beging, lag die Sache umgekehrt. Umso mehr, wie Sie sich jetzt quasi als ein anderer fühlen, müssen Sie alles aufbieten, dem Richterspruch zu entgehen, wandte ich ein. Laponda machte eine abwehrende Handbewegung. Sie irren. Die Richter haben von Ihrem Standpunkt aus ganz recht. Sollen Sie einen Menschen wie mich vielleicht frei herumlaufen lassen, damit morgen oder übermorgen wieder das Unheil losbricht? »Nein, aber in eine Heilanstalt für Geisteskranke sollte man sie internieren. Das ist es doch, was ich sage.« »Wenn ich irrsinnig wäre, hätten Sie recht«, erwiderte Laponda gleichgültig. »Aber ich bin nicht irrsinnig. Ich bin etwas ganz anderes. Etwas, was dem Irrsinn sehr ähnlich sieht, aber gerade das Gegenteil ist. Bitte, hören Sie zu. Sie werden mich sogleich verstehen.« Was Sie mir vorhin von dem Phantom ohne Kopf, ein Symbol natürlich, dieses Phantom, den Schlüssel können Sie leicht finden, wenn Sie darüber nachdenken, erzählten, ist mir einst genauso passiert. Nur habe ich die Körner angenommen. Ich gehe also den Weg des Todes. Für mich ist das Heiligste, was ich denken kann, meine Schritte vom Geistigen in mir lenken zu lassen. Blind, vertrauensvoll, wohin der Weg auch führen mag. Ob zum Galgen oder zum Thron, ob zur Armut oder zum Reichtum. Niemals habe ich gezögert, wenn die Wahl in meine Hand gelegt war. Darum habe ich auch nicht gelogen, als die Wahl in meiner Hand lag. Kennen Sie die Worte des Propheten Micha? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert? Würde ich gelogen haben, hätte ich eine Ursache geschaffen, weil ich die Wahl hatte. Als ich den Mord beging, schuf ich keine Ursache, nur die Wirkung einer in mir schlummernden, längst gelegten Ursache, über die ich keine Gewalt mehr besaß, wurde frei. Also sind meine Hände rein. Dadurch, dass das Geistige in mir mich zum Mörder werden ließ, hat es eine Hinrichtung an mir vollzogen. Dadurch, dass mich die Menschen an den Galgen knüpfen, wird mein Schicksal losgelöst von dem ihrigen. Ich komme zur Freiheit. Er ist ein Heiliger, fühlte ich, und das Haar sträubte sich mir vor Schauer über meine eigene Kleinheit. Sie haben mir erzählt, dass Sie durch den hypnotischen Eingriff eines Arztes in Ihr Bewusstsein lange die Erinnerung an Ihre Jugendzeit vergessen hatten, fuhr er fort. Es ist das Kennzeichen, das Stigma all derer, die von der Schlange des geistigen Reiches gebissen sind. Es scheint fast, als müssten in uns zwei Leben aufeinander gepfropft werden, wie ein Edelreis auf den wilden Baum, ehe das Wunder der Erweckung geschehen kann. Was sonst durch den Tod getrennt wird, geschieht hier durch Erlöschen der Erinnerung, manchmal nur durch eine plötzliche innere Umkehr. Bei mir war es so, dass ich scheinbar ohne äußere Ursache in meinem 21. Jahr eines Morgens wie verändert erwachte. Was mir bis dahin lieb gewesen, erschien mir mit einem Mal gleichgültig. Das Leben kam mir dumm vor, wie eine Indianergeschichte, und verlor an Wirklichkeit. Die Träume wurden zu Gewissheit, zu apodiktischer, beweiskräftiger Gewissheit, verstehen Sie wohl, zu beweiskräftiger, realer Gewissheit, und das Leben des Tages wurde zum Traum. Alle Menschen könnten das, wenn sie den Schlüssel hätten, und der Schlüssel liegt einzig und allein darin, dass man sich seiner Ich-Gestalt, sozusagen seiner Haut, im Schlaf bewusst wird, die schmale Ritze findet, durch die sich das Bewusstsein zwängt zwischen Wachsein und Tiefschlaf. Darum sagte ich vorhin, ich wandere und nicht, ich träume. Das Ringen nach der Unsterblichkeit ist ein Kampf um das Zepter gegen die uns innewohnenden Klänge und Gespenster. Und das Warten auf das Königwerden des eigenen Ichs ist das Warten auf den Messias. Der schemenhafte Habalgarmin, den Sie gesehen haben, der Hauch der Knochen der Kabbala, das war der König. Wenn er gekrönt sein wird, dann reißt der Strick entzwei, mit dem Sie durch die äußeren Sinne und den Schornstein des Verstandes an die Welt gebunden sind. Wieso konnte es kommen, dass ich trotz meinem Losgetrenntsein vom Leben über Nacht zum Lustmörder werden konnte, werden Sie mich fragen. Der Mensch ist wie ein Glasrohr, durch das bunte Kugeln laufen. Bei fast allen im Leben nur die eine. Ist die Kugel rot, heißt der Mensch schlecht. Ist sie gelb, dann ist der Mensch gut. Laufen zwei hintereinander, eine rote und eine gelbe, dann hat man einen ungefestigten Charakter. Wir von der Schlange Gebissenen machen in einem Leben durch, was sonst an der ganzen Rasse in einem Weltenalter geschieht. Die farbigen Kugeln rasen hintereinander her durch das Glasrohr, und wenn sie zu Ende sind, dann sind wir Propheten, sind die Spiegel Gottes geworden. Laponder schwieg. Ich konnte kein Wort sprechen. Seine Rede hatte mich fast betäubt. Weshalb fragten Sie mich vorhin so ängstlich nach meinen Erlebnissen, wo Sie doch so viel, viel höher stehen als ich? Fing ich endlich wieder an. Sie irren, sagte Laponder, ich stehe weit unter Ihnen. Ich fragte Sie, weil ich fühlte, dass Sie den Schlüssel besitzen, der mir noch fehlte. Ich? Einen Schlüssel? Oh Gott! Jawohl, Sie! Und Sie haben ihn mir gegeben. Ich glaube nicht, dass es einen glücklicheren Menschen auf Erden gibt, als ich es heute bin. Draußen entstand ein Geräusch. Der Riegel wurde zurückgeschoben. Laponder achtete kaum darauf. Das mit dem Hermaphroditen war der Schlüssel. Jetzt habe ich die Gewissheit. Schon deshalb bin ich froh, dass man mich holen kommt, denn bald bin ich am Ziel. Vor Tränen konnte ich Laponders Gesicht nicht mehr unterscheiden. Ich hörte nur das Lächeln in seiner Stimme. Und jetzt leben Sie wohl, Herr Pernath, und denken Sie, das, was man morgen aufhängt, sind nur meine Kleider. Sie haben mir das Schönste eröffnet, das Letzte, was ich noch nicht wusste. Jetzt geht's zur Hochzeit. Er stand auf und folgte dem Gefangenenwärter. Es hängt mit dem Lustmord eng zusammen, waren die letzten Worte, die ich hörte und nur dunkel begriff. So oft seit jener Nacht der Vollmond am Himmel stand, glaubte ich immer wieder Lapondas schlafendes Gesicht auf der grauen Leinwand des Bettes liegen zu sehen. In den nächsten Tagen, nachdem er weggeführt worden war, hatte ich ein Hämmern und Zimmern aus dem Hinrichtungshof heraufdröhnen hören, das manchmal bis zum Morgengrauen dauerte. Ich erriet, was es bedeutete, und hielt mir stundenlang die Ohren zu vor Verzweiflung. Monat um Monat verfloß. Ich sah, wie der Sommer zerrann, am Krankwerden des kümmerlichen Laubs im Hof, roch es an dem pelzigen Hauch, der aus den Mauern drang. Wenn mein Blick bei den Rundgängen auf den sterbenden Baum fiel und das eingewachsene Glasbild der Heiligen in seiner Rinde, zog ich unwillkürlich jedes Mal den Vergleich, wie tief sich auch Lapondas Gesicht in mich eingegraben hatte. Beständig trug ich es mit mir herum, dieses Buddha-Gesicht mit der faltenlosen Haut und dem seltsamen, immerwährenden Lächeln. Ein einziges Mal noch, im September, hatte mich der Untersuchungsrichter holen lassen und misstrauisch gefragt, wie ich es begründen könne, dass ich bei dem Bankschalter gesagt, ich müsse dringend verreisen, und warum ich in den Stunden vor meiner Verhaftung so unruhig gewesen wäre und meine sämtlichen Edelsteine zu mir gesteckt hätte. Auf meine Antwort, ich sei mit der Absicht umgegangen, mir das Leben zu nehmen, hatte es wieder hinter dem Schreibtisch höhnisch gemeckert. Bis dahin war ich allein in meiner Zelle gewesen und konnte meinen Gedanken, meiner Trauer um Charousek, der, wie ich fühlte, längst tot sein musste, und Laponda und meiner Sehnsucht nach Mirjam nachhängen. Dann kamen wieder neue Gefangene. Diebische Kommiss mit verlebten Gesichtern, dickwanstige Bankkassierer, Waisenkinder, wie der schwarze Wusatka sie genannt haben würde, und verpesteten mir die Luft und die Stimmung. Eines Tages gab einer von ihnen voll Entrüstung zum Besten, dass vor geraumer Zeit ein Lustmord in der Stadt geschehen sei. Zum Glück hätte man den Täter gleich erwischt und kurzen Prozess mit ihm gemacht. Laponda hatte geheißen, der Schuft, der Gottserbärmliche, schrie der Kerl mit einer Raubtierschnauze, der wegen Kindsmisshandlung zu 14 Tagen Gefängnis verurteilt worden war, dazwischen. »Auf frischer Tat haben sie'n gefasst. Die Lampen ist umgefallen bei dem Krawall und das Zimmer ist ausbrennt. Die Leich von dem Mädel ist dabei so verkohlt, dass man bis zum heutigen Tag noch nicht hat rausbringen können, wer sie eigentlich war. Schwarze Haar hat's gehabt und schmales Gesicht, durch sie's alles, was man weiß. Und der Laponda hat nett ums Verrecken rausgerückt mit ihrem Namen. Wenn's nach mir gegangen wär, ich hätt ihm Haut abgezogen und Pfeffer draufgestreut. Dös san halt die feinen Herren, Mörder san's, als zamm. Als ob's net andere Mittel knur gebet, wann einer a Mädel los sei will«, setzte er mit zynischem Lächeln hinzu. Die Wut kochte in mir, und am liebsten hätte ich den Halunken zu Boden geschlagen. Nacht für Nacht schnarchte er in dem Bett, auf dem Laponda gelegen. Ich atmete auf, als er endlich freigelassen wurde. Aber selbst da war ich ihn noch nicht los. Seine Rede hatte sich wie ein Pfeil mit Widerhaken in mich eingebohrt. Fast beständig, hauptsächlich in der Dunkelheit, nagte jetzt an mir der grausige Verdacht, Mirjam könnte das Opfer Lapondas gewesen sein. Je mehr ich dagegen ankämpfte, desto tiefer verstrickte ich mich in dem Gedanken, bis er beinahe zur fixen Idee wurde. Manchmal, besonders wenn der Mond grell durchs Gitter schien, wurde es besser. Ich konnte mir die Stunden, die ich mit Laponda verlebt, dann lebendig machen, und das tiefe Gefühl für ihn verscheuchte mir die Qual. Aber nur zu oft kamen die grässlichen Minuten wieder, wo ich Mirjam ermordet und verkohlt im Geist vor mir sah und glaubte, vor Angst den Verstand verlieren zu müssen. Die schwachen Anhaltspunkte, die ich für meinen Verdacht hatte, verdichteten sich in solchen Zeiten zu einem geschlossenen Ganzen, zu einem Gemälde von unbeschreiblich entsetzenerregender Einzelheiten. Anfangs November, gegen 10 Uhr abends, war es bereits stockfinster, und die Verzweiflung in mir hatte einen derartigen Höhepunkt erreicht, dass ich mich, um nicht laut aufzuschreien, in meinen Strohsack verbiss wie ein verdurstendes Tier. Öffnete plötzlich der Gefangenenwärter die Zelle und forderte mich auf, mit ihm zum Untersuchungsrichter zu kommen. Ich fühlte mich so schwach, dass ich mehr taumelte als ging. Die Hoffnung, jemals dieses schreckliche Haus verlassen zu dürfen, war längst in mir gestorben. Ich machte mich darauf gefasst, wieder eine kalte Frage gestellt zu bekommen, das stereotype Gemecker hinter dem Schreibtisch zu hören und dann zurück in die Finsternis zu müssen. Der Herr Baron Leisetreter war bereits nach Hause gegangen, und nur ein alter, buckliger Schreiber mit Spinnenfingern stand im Zimmer. Dumpf wartete ich, was mit mir geschehen würde. Es fiel mir auf, dass der Gefangenenwärter mit hereingekommen war und mir gutmütig zublinzelte. Aber ich war viel zu niedergeschlagen, als dass ich mir über die Bedeutung all dessen hätte klar werden können. »Die Untersuchung hat ergeben«, fing der Schreiber an, meckerte, stieg auf einen Sessel und kramte erst lange auf dem Bücherbord nach Schriftstücken, ehe er fortfuhr. hat ergeben, dass der in Frage kommende Karl Zottmann vor seinem Tode anlässlich einer heimlichen Zusammenkunft mit der unverehelichten ehemaligen Prostituierten Rosina Metzeles, die damaliger Zeit den Spitznamen die Rote Rosina führte, dann später von einem taubstummen, nunmehr unter polizeilicher Aufsicht stehenden Silubettenschneider namens Jaromir Kwasnitschka aus dem Weinsalon Kautsky losgekauft wurde und seit einigen Monaten mit seiner Durchlaucht dem Fürsten Ferry Attenstedt im gemeinsamen, wilden Konkubinat als Mätresse lebt, von hinterlistiger Hand in ein unterirdisches, aufgelassenes Kellergewölbe des Hauses Nummer Conscriptionis 21873, gebrochen durch Römisch 3, der Hahnpassgasse, laufende Numero 7, gelockt, dort selbst eingeschlossen und sich selbst bzw. dem Tode durch Verhungern oder Erfrieren überlassen wurde. Der oben erwähnte Zottmann nämlich, erklärte der Schreiber mit einem Blick über die Brille hinweg und blätterte ein paar Mal um. Die Untersuchung hat weiteres ergeben, dass der oben erwähnte Karl Zottmann allem Anschein nach, nach eingetretenem Ableben, seiner sämtlichen bei ihm getragenen Habseligkeiten, insbesondere seiner subfascicile römisch P gebrochen durch Bä eingeschlossenen doppelwandigen Taschenuhr, der Schreiber hob die Uhr an der Kette in die Höhe, beraubt wurde. Der eidesstattlichen Aussage des Silubettenschneiders Jaromir Kwasnitschka verweist der Sohn des vor 17 Jahren verstorbenen Hostienbäckers gleichen Namens, die Uhr im Bette seines inzwischen flüchtig gegangenen Bruders Loisa gefunden und an den Altwarenhändler und mehrfachen, inzwischen aus dem Leben geschiedenen Realitätenbesitzer Aaron Wassertrum gegen in Empfangnahme von Geldeswert veräußert zu haben, konnte mangels Glaubwürdigkeit kein Gewicht beigelegt werden. Die Untersuchung hat weiteres ergeben, dass die Leiche des erwähnten Karl Zottmann in der rückwärtigen Hosentasche zur Zeit ihrer Auffindung ein Notizbuch bei sich trug, in der sie vermutlich bereits einige Tage vor dem erfolgten Ableben mehrere den Tatbestand erhellende und die Ergreifung des Täters durch die kaiserlich-königlichen Behörden erleichternde Eintragungen vorgenommen hatte. Das Augenmerk einer hohen kaiserlich und königlichen Staatsanwaltschaft wurde demzufolge von den nunmehr durch die Zottmannschen letztwilligen Notizen dringend verdächtig gewordenen Loisa Kwasnitschka, zurzeit flüchtig, gelenkt und unter einem verfügt, die Untersuchungshaft gegen Athanasius Pernat, Gemmenschneider, dermalen noch unbescholten, aufzuheben und das Verfahren gegen ihn einzustellen. Prag im Juli, gezeichnet Dr. Freiherr von Leisetreter. Der Boden schwankte unter meinen Füßen, und ich verlor eine Minute das Bewusstsein. Als ich erwachte, saß ich auf einem Stuhl, und der Gefängniswärter klopfte mir freundlich auf die Schulter. Der Schreiber war vollkommen ruhig geblieben, schnupfte, schneuzte sich und sagte zu mir: »Die Verlesung der Verfügung hat sich bis heute hinausgezogen, weil Ihr Name mit einem Pä beginnt und naturgemäß im Alphabet erst gegen Schluss vorkommen kann.« Dann las er weiter. »Überdies ist der Athanasius Pernat, Gemmenschneider, in Kenntnis zu setzen, dass ihm laut testamentarischer Verfügung des im Mai mit Tod abgegangenen Studenten der Medizin Innozenz Charousek ein Drittel von dessen gesamter Verlassenschaft ins Erbe zugefallen ist, und ist er zur Unterfertigung des Protokolls hiermit anzuhalten.« Der Schreiber hatte bei dem letzten Wort die Feder eingetunkt und fing an zu schmieren. Ich erwartete gewohnheitsmäßig, dass er meckern würde, aber er meckerte nicht. »Innozenz Charousek«, murmelte ich ihm wie geistesabwesend nach. Der Gefangenenwärter beugte sich über mich und flüsterte mir ins Ohr. »Kurz vor seinem Tode war er bei mir, der Herr Dr. Charousek, und hat sich nach Ihnen erkundigt. Er lässt Sie viel, vielmals grüßen«, hat er gesagt. »Ich hab's natürlich damals nicht ausrichten dürfen. Es ist streng verboten. Ein schreckliches Ende hat er übrigens genommen, der Herr Dr. Charousek. Er hat sich selbst entleibt. Man hat ihn tot auf dem Grabhügel des Aaron Wassertrum, auf der Brust liegend, gefunden. Er hat zwei tiefe Löcher in die Erde gegraben gehabt, sich die Pulsadern aufgeschnitten und dann die Arme in die Löcher gesteckt. So ist er verblutet. Er ist wahrscheinlich wahnsinnig gewesen, der Herr Dr. Schaar.« Der Schreiber schob geräuschvoll seinen Stuhl zurück und reichte mir die Feder zum Unterschreiben. Dann richtete er sich stolz auf und sagte genau im Tonfall seines freiherrlichen Vorgesetzten: »Gefangenenwärter, führen Sie den Mann hinaus.« Wie vor langer, langer Zeit hatte wiederum der Mann mit Säbel und Unterhosen im Torzimmer seine Kaffeemühle vom Schoß genommen, nur dass er mich diesmal nicht untersuchte und mir meine Edelsteine, das Portemonnaie mit den 10 Gulden darin, meinen Mantel und alles Übrige zurückgab. Dann stand ich auf der Straße. »Miriam, Miriam, jetzt endlich naht das Wiedersehen!« Ich unterdrückte einen Schrei wildesten Entzückens. Es musste Mitternacht sein. Der Vollmond schwebte glanzlos wie ein fahler Messingteller hinter Dunstschleiern. Das Pflaster war mit einer zähen Schicht von Schmutz bedeckt. Ich wankte auf eine Droschke zu, die im Nebel aussah wie ein zusammengebrochenes, vorsintflutliches Ungeheuer. Meine Beine versagten mir fast den Dienst. Ich hatte das Gehen verlernt und taumelte, auf empfindungslosen Sohlen wie ein Rückenmarkskranker. »Kutscher, fahren Sie mich, so rasch Sie können, in die Hahnpassgasse 7. Haben Sie verstanden? Hahnpassgasse 7.« Ende von Kapitel 18. Kapitel 19 von Der Golem. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Golem von Gustav Meyrink. Kapitel 19. Frei. Nach wenigen Metern Fahrt blieb die Droschke stehen. »Hahnpassgasse, Gnäherr?« »Ja, ja, nur rasch!« Wieder fuhr der Wagen ein Stück weiter, blieb wieder stehen. »Um Himmels Willen, was gibt's denn?« »Hahnpassgasse, Gnäherr?« »Ja, ja, ja doch!« »In die Hahnpassgasse kann man doch nicht fahren.« »Warum denn nicht?« »Ist sie sich doch überall Pflaster aufgerissen. Judenstadt wird sich doch assaniert.« »Also fahren Sie eben so weit Sie können, aber jetzt rasch gefälligst.« Die Droschke machte einen einzigen Galoppsprung und stolperte dann gemächlich weiter. Ich ließ die klapprigen Fenster herunter und sog mit gierigen Lungen die Nachtluft ein. Alles war mir so fremd geworden, so unbegreiflich neu. Die Häuser, die Straßen, die geschlossenen Läden. Ein weißer Hund trabte einsam und missgelaunt auf dem nassen Trottoir vorüber. Ich sah ihm nach. Wie sonderbar! Ein Hund! Ich hatte ganz vergessen, dass es solche Tiere gab. Vor Freude kindisch rief ich ihm nach. Aber, wie kann man nur so verdrossen sein? Was wohl Hillel sagen würde? Und Miriam? Nur noch wenige Minuten, und ich war bei ihnen. Nicht eher wollte ich aufhören, an ihre Tür zu klopfen, bis ich sie aus den Federn getrieben. Jetzt war ja alles gut, all der Jammer dieses Jahres vorüber. Würde das ein Weihnachten werden? Diesmal durfte ich es nicht verschlafen, wie das letzte Mal. Einen Augenblick lähmte mich wieder das alte Entsetzen. Die Worte des Sträflings mit der Raubtierschnauze fielen mir ein. Das verbrannte Gesicht, der Lustmord. Aber nein, nein, ich schüttelte es gewaltsam ab. Nein, nein, es konnte nicht sein. Miriam lebte. Ich hatte doch ihre Stimme aus Lapondas Mund gehört. Nur noch eine Minute, eine halbe, und dann... Die Droschke hielt vor einem Trümmerhaufen, Barrikaden aus Pflastersteinen überall. Rote Laternen brannten darauf. Beim Schein von Fackeln grub und schaufelte ein Heer von Arbeitern. Halden von Schutt und Mauerbrocken versperrten den Weg. Ich kletterte umher, versank bis ans Knie. »Das hier, das musste doch die Hahnpaßgasse sein.« Mühsam orientierte ich mich. Nichts als Ruinen ringsum. Stand denn da nicht das Haus, in dem ich gewohnt hatte? Die Vorderseite war eingerissen. Ich kletterte auf einen Erdhügel. Tief unter mir lief ein schwarzer, gemauerter Gang die ehemalige Gasse entlang. Ich schaute empor. Wie riesige Bienenzellen hingen die bloßgelegten Wohnräume nebeneinander in der Luft, halb vom Fackelschein, halb vom trüben Mondlicht beschienen. Das dort oben, das musste mein Zimmer sein. Ich erkannte es an der Bemalung der Wände. Nur noch ein Streifen davon war übrig. Und daranstoßend das Atelier, Saviolis. Mir wurde plötzlich ganz leer im Herzen. Wie seltsam, das Atelier, Angelina. So weit, so unabsehbar fern lag das alles hinter mir. Ich drehte mich um, von dem Haus, in dem Wassertrum gewohnt, kein Stein mehr auf dem anderen, alles dem Erdboden gleichgemacht. Der Trödlerladen, die Kellerwohnung Charuseks, alles, alles. »Der Mensch geht dahin wie ein Schatten«, fiel mir ein Satz ein, den ich einmal irgendwo gelesen. Ich fragte einen Arbeiter, ob er nicht wisse, wo die Leute jetzt wohnten, die hier ausgezogen seien, ob er vielleicht den Archivar Schemaja Hillel kenne. »Nix Deutsch«, war die Antwort. Ich schenkte dem Mann einen Gulden. Er verstand zwar sofort Deutsch, konnte mir aber keine Auskunft geben. Auch von seinen Kameraden niemand. »Vielleicht, dass beim Loisitschek etwas zu erfahren wäre?« »Der Loisitschek sei gesperrt«, hieß es. »Das Haus würde renoviert.« »Also irgendjemand in der Nachbarschaft wecken? Ging das nicht?« »Weiter breit wohnt sich keine Katz«, sagte der Arbeiter, »weil isse behärtlich verboten. Von wegen Typhus.« »Der Ungelt, der wird doch offen haben.« »Ungelt isse sich geschlossen.« »Bestimmt?« »Bestimmt.« Aufs Gratewohl nannte ich ein paar Namen von Höcklern und Tabakfabrikantinnen, die in der Nähe gewohnt hatten, dann die Namen Zwag, Frieslander, Prokop. Bei allen schüttelte der Mann den Kopf. »Vielleicht kennen Sie den Jaromir Kwasnitschka?« Der Arbeiter horchte auf. »Jaromir? Ist er sich taubstumm?« Ich jubelte. »Gott sei Dank, wenigstens ein Bekannter!« »Ja, er ist taubstumm. Wo wohnt er?« »Schneide sich Bildel aus schwarzem Papier?« »Ja, er ist es schon. Wo kann ich ihn treffen?« So umständlich wie möglich bezeichnete mir der Mann ein Nachtcaféhaus in der inneren Stadt und fing sofort wieder an zu schaufeln. Über eine Stunde lang wartete ich durch Schuttfelder, balancierte über schwankende Bretter und kroch unter Querbalken durch, die die Straßen versperrten. Das ganze Judenviertel war eine einzige Steinwüste, als hätte ein Erdbeben die Stadt zerstört. Atemlos vor Aufregung, schmutzbedeckt und mit zerrissenen Schuhen, fand ich mich endlich aus dem Labyrinth heraus. Ein paar Häuserreihen und ich stand vor der gesuchten Spelunke. »Café Chaos« stand darüber geschrieben. Ein menschenleeres, winziges Lokal, das kaum genügend Platz ließ für ein paar Tische, die an die Wand gerückt waren. In der Mitte, auf einem dreibeinigen Billard, schlief ein Kellner und schnarchte. Ein Marktweib mit einem Gemüsekorb vor sich saß in der Ecke und nickte über einem Glas Kai. Endlich geruhte der Kellner aufzustehen und mich zu fragen, was ich wünschte. Bei dem frechen Blick, mit dem er mich von Kopf bis zu Fuß musterte, kam mir erst zu Bewusstsein, wie abgerissen ich aussehen musste. Ich warf einen Blick in den Spiegel und entsetzte mich. Ein fremdes, blutleeres Gesicht, faltig, grau wie Kitt, mit struppigem Bart und wirren, langen Haaren starrte mir entgegen. »Ob der Silhouettenschneider Jaromir nicht dagewesen sei?«, fragte ich und bestellte schwarzen Kaffee. »Wo's net, wo der so lang bleibt?«, war die gähnende Antwort. Dann legte sich der Kellner wieder auf das Billard und schlief weiter. Ich nahm das Prager Tagblatt von der Wand und wartete. Die Buchstaben liefen wie Ameisen über die Seiten, und ich begriff nicht ein einziges Wort von dem, was ich las. Die Stunden vergingen, und hinter den Scheiben zeigte sich bereits das verdächtig tiefe Dunkelblau, das den Einbruch der Morgendämmerung für ein Lokal mit Gasbeleuchtung anzeigt. Hie und da spähten ein paar Schutzleute mit grünlich schillernden Federbüschen herein und gingen in langsamem, schwerem Schritt wieder weiter. Drei übernächtigt aussehende Soldaten traten ein. Ein Straßenkehrer nahm einen Schnaps. »Endlich, endlich, Jaromir!« Er hatte sich so verändert, dass ich ihn anfangs gar nicht wiedererkannte, die Augen erloschen, die Vorderzähne ausgefallen, das Haar schütter und tiefe Höhlen hinter den Ohren. Ich war so froh, nach so langer Zeit wieder ein bekanntes Gesicht zu sehen, dass ich aufsprang, ihm entgegenging und seine Hand fasste. Er benahm sich außerordentlich scheu und blickte immerwährend nach der Tür. Durch alle möglichen Gesten versuchte ich ihm begreiflich zu machen, dass ich mich freute, ihn getroffen zu haben. Er schien es mir lange nicht zu glauben. Aber was für Fragen ich auch stellte, stets die gleiche, hilflose Handbewegung des Nichtverstehens bei ihm. Wie konnte ich mich nur verständlich machen? »Halt, eine Idee!« Ich ließ mir einen Bleistift geben und zeichnete nacheinander die Gesichter von Zwag, Frieslander und Prokop auf. »Was? Alle nicht mehr in Prag?« Er fuchtelte lebhaft in der Luft herum, machte die Gebärde des Geldzählens, marschierte mit den Fingern über den Tisch, schlug sich auf den Handrücken. Ich erriet, alle drei hatten wahrscheinlich von Charousek Geld bekommen und zogen jetzt als kaufmännische Kompanie mit dem vergrößerten Marionettentheater durch die Welt. »Und Hillel? Wo wohnt er jetzt?« Ich zeichnete sein Gesicht, ein Haus dazu und ein Fragezeichen. Das Fragezeichen verstand Jaromir nicht. Er konnte nicht lesen, aber er begriff, was ich wollte, nahm ein Streichholz, warf es scheinbar in die Höhe und ließ es nach Taschenspielerart geschickt verschwinden. Was bedeutete das? Hillel sollte auch verreist sein? Ich zeichnete das jüdische Rathaus auf. Der Taubstumme schüttelte heftig mit dem Kopf. Hillel ist also nicht mehr dort? Nein, Kopfschütteln. Wo ist er denn? Wieder das Spiel mit dem Streichholz. Er meint halt, dass der Herr weg ist und niemand weiß nicht wohin, mischte sich der Straßenkehrer, der uns die ganze Zeit über interessiert zugesehen hatte, belehrend ein. Vor Schreck krampfte sich mir das Herz zusammen. »Hillel fort!« Jetzt war ich ganz allein auf der Welt. Die Gegenstände im Zimmer fingen vor meinen Augen an zu flimmern. »Und Mirjam?« Meine Hand zitterte so stark, dass ich ihr Gesicht lange nicht ähnlich zeichnen konnte. »Ist Mirjam auch verschwunden?« »Ja, auch verschwunden, spurlos.« Ich stöhnte laut auf, lief im Zimmer hin und her, dass die drei Soldaten einander fragend anblickten. Jaromir suchte mich zu beruhigen und mühte sich, mir noch etwas anderes mitzuteilen, das er erfahren zu haben schien. Er legte den Kopf auf den Arm, wie jemand, der schläft. Ich hielt mich an der Tischplatte. »Um Gottes Christi Willen, Mirjam ist gestorben?« Kopfschütteln. Jaromir wiederholte die Gebärde des Schlafens. »War Mirjam krank gewesen?« Ich zeichnete eine Medizinflasche. Kopfschütteln. Wieder legte Jaromir die Stirn auf den Arm. Das Zwielicht kam. Eine Gasflamme nach der anderen erlosch, und noch immer konnte ich nicht herausbringen, was die Geste bedeuten sollte. Ich gab es auf, dachte nach. Das Einzige, was mir zu tun blieb, war, in aller Frühe auf das jüdische Rathaus gehen, um dort Erkundigungen einzuziehen, wohin Hillel mit Mirjam gereist sein könnte. Ich musste ihm nach. Wortlos saß ich neben Jaromir, stumm und taub wie er. Als ich nach langer Zeit aufblickte, sah ich, dass er mit einer Schere an einer Silhouette herumschnitt. Ich erkannte das Profil Rosinas. Er reichte mir das Blatt über den Tisch herüber, legte die Hand auf die Augen und weinte still vor sich hin. Dann sprang er plötzlich auf und taumelte ohne Gruß zur Tür hinaus. Der Archivar Schemajah Hillel sei eines Tages ohne Grund ausgeblieben und nicht mehr wiedergekommen. Seine Tochter habe er jedenfalls mitgenommen, denn auch sie sei von niemandem mehr gesehen worden seit jener Zeit, hatte man mir auf dem jüdischen Rathaus gesagt. Das war alles, was ich erfahren konnte. Keine Spur, wohin sie sich gewandt haben mochten. Auf der Bank hieß es, mein Geld sei gerichtlich immer noch mit Beschlag belegt, man erwarte aber täglich den Bescheid, es mir auszahlen zu dürfen. Also auch die Erbschaft Charouseks musste noch den Amtsweg gehen, und ich wartete doch mit brennender Ungeduld auf das Geld, um dann alles aufzubieten, Hillels und Miriams Spur zu suchen. Ich hatte meine Edelsteine verkauft, die ich noch in der Tasche gehabt, und mir zwei kleine, möblierte, aneinanderstoßende Dachkammern in der Altschulgasse, die einzige Gasse, die von der Assanierung der Judenstadt verschont geblieben, gemietet. Sonderbarer Zufall. Es war dasselbe wohlbekannte Haus, in dem die Sage ging, der Golem sei einst darin verschwunden. Ich hatte mich bei den Bewohnern, zumeist kleine Kaufleute oder Handwerker, erkundigt, was denn Wahres an dem Gerücht von dem Zimmer ohne Zugang sei, und war ausgelacht worden, wie man einen derartigen Unsinn denn glauben könne. Meine eigenen Erlebnisse, die sich darauf bezogen, hatten im Gefängnis die Blässe eines längst verwehten Traumbildes angenommen, und ich sah in ihnen nur noch Symbole ohne Blut und Leben, strich sie aus dem Buch meiner Erinnerungen. Die Worte Lapondas, die ich zuweilen so klar in mir hörte, als säße er wirklich mir gegenüber, wie damals in der Zelle und spräche zu mir, bestärkten mich noch darin, dass ich rein innerlich geschaut haben müsse, was mir ehedem greifbare Wirklichkeit geschienen. War denn nicht alles vergangen und verschwunden, was ich einst besessen hatte? Das Buch Ibur, das fantastische Tarockspiel, Angelina und sogar meine alten Freunde Zwag, Frieslander und Prokop? Es war Weihnachtsabend, und ich hatte mir einen kleinen Baum mit roten Kerzen nach Hause gebracht. Ich wollte noch einmal jung sein und Lichterglanz um mich haben und den Duft von Tannennadeln und brennendem Wachs. Ehe das Jahr noch zu Ende ging, war ich vielleicht schon unterwegs und suchte in Städten und Dörfern oder wohin es mich innerlich ziehen würde, nach Hillel und Miriam. Alle Ungeduld, alles Warten war allmählich von mir gewichen, und alle Furcht, Miriam könnte ermordet worden sein, und mit dem Herzen wußte ich, ich würde sie beide finden. Es war ein beständiges, glückliches Lächeln in mir, und wenn ich meine Hand auf etwas legte, dann kam's mir vor, als ging ein Heilen von ihr aus. Die Zufriedenheit eines Menschen, der nach langer Wanderung heimkehrt und die Türme seiner Vaterstadt von weitem blinken sieht, erfüllte mich auf ganz sonderbare Weise. Einmal war ich noch in dem kleinen Kaffeehaus gewesen, um Jaromir zum Weihnachtsabend zu mir zu holen. Er habe sich nie mehr blicken lassen, erfuhr ich, und schon wollte ich betrübt wieder gehen, da kam ein alter Tabulettkrämer herein und bot kleine, wertlose Antiquitäten zum Kauf an. Ich kramte in seinem Kasten unter all den Uranhängseln, kleinen Kruzifixen, Kammnadeln und Broschen herum. Da fiel mir ein Herz aus rotem Stein an einem verschossenen Seidenband in die Hand. Und ich erkannte es voll Erstaunen als das Andenken, das mir Angelina, als sie noch ein kleines Mädchen gewesen, einst beim Springbrunnen in ihrem Schloss geschenkt hatte. Mit einem Schlag stand meine Jugendzeit vor mir, als sähe ich in einen Guckkasten tief hinein, in ein kindlich gemaltes Bild. Lange, lange stand ich erschüttert da und starrte auf das kleine, rote Herz in meiner Hand. Ich saß in der Dachkammer und lauschte dem Knistern der Tannennadeln, wenn hie und da ein kleiner Zweig über den Wachskerzen zu glimmen begann. Vielleicht spielt gerade jetzt in dieser Stunde der alte Zwag irgendwo in der Welt seinen Marionettenweihnachtsabend, malte ich mir aus, und deklamiert mit geheimnisvoller Stimme die Strophe seines Lieblingsdichters Oskar Wiener. Wo ist das Herz aus rotem Stein? Es hängt an einem Seidenbande. O du, o gib das Herz nicht her! Ich war ihm treu und hab es geliebt und diente 7 Jahre schwer um dieses Herz und hat es lieb. Eigentümlich feierlich wurde mir plötzlich zumute. Die Kerzen waren heruntergebrannt, nur eine einzige flackerte noch. Rauch ballte sich im Zimmer. Als ob mich eine Hand zöge, wandte ich mich plötzlich um, und da stand mein Ebenbild auf der Schwelle, mein Doppelgänger, in einem weißen Mantel, eine Krone auf dem Kopf. Nur einen Augenblick. Dann brachen Flammen durch das Holz der Tür, und eine Wolke erstickenden heißen Qualms schlug herein. »Feuersbrunst im Haus! Feuer! Feuer!« Ich riss das Fenster auf, kletterte auf das Dach hinaus. Von weitem raste schon das gellende Klingeln der Feuerwehr heran, blitzende Helme und abgehackte Kommandorufe. Dann das gespenstische, rhythmische, schlapfende Atmen der Pumpen, wie der Dämon des Wassers sich duckend zum Sprung auf ihren Todfeind, das Feuer. Glas klirrt und rote Lohe schießt aus allen Fenstern. Matratzen werden hinuntergeworfen. Die ganze Straße liegt voll davon. Menschen springen nach, werden verwundet weggetragen. In mir aber jauchzt etwas auf in wilder, jubelnder Ekstase. Ich weiß nicht warum. Das Haar sträubt sich mir. Ich laufe auf den Schornstein zu, um nicht versenkt zu werden, denn die Flammen greifen nach mir. Das Seil eines Rauchfangkehrers ist herumgewickelt. Ich rolle es auf, schlinge es um Handgelenk und Bein, wie ich es als Knabe beim Turnen gelernt habe, und lasse mich ruhig an der Fassade des Hauses hinab. Komme an einem Fenster vorbei. Blicke hinein. Drin ist alles blendend erleuchtet. Und da sehe ich, mein ganzer Körper wird ein einziger hallender Freudenschrei. Hillel! Miriam! Hillel! Ich will auf die Gitterstäbe losspringen, greife daneben, verliere den Halt am Seil. Einen Augenblick hänge ich, Kopf abwärts, die Beine gekreuzt zwischen Himmel und Erde. Das Seil sinkt bei dem Ruck. Knirschend dehnen sich die Fasern. Ich falle. Mein Bewusstsein erlischt. Noch im Sturz greife ich nach dem Fenstersims, aber ich gleite ab. Kein Halt. Der Stein ist glatt. Glatt wie ein Stück Fett. Ende von Kapitel 19. Kapitel 20 von Der Golem. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Golem von Gustav Meyrink. Kapitel 20. Schluss. Wie ein Stück Fett. Das ist der Stein, der aussieht wie ein Stück Fett. Die Worte gellen mir noch in den Ohren. Dann richte ich mich auf und muss mich besinnen, wo ich bin. Ich liege im Bett und wohne im Hotel. Ich heiße doch gar nicht Pernath. Habe ich das alles nur geträumt? Nein, so träumt man nicht. Ich schaue auf die Uhr. Kaum eine Stunde habe ich geschlafen. Es ist 2:30. Und dort hängt der fremde Hut, den ich heute im Dom auf dem Hradschin verwechselt habe, als ich beim Hochamt auf der Betbank saß. Steht ein Name darin? Ich nehme ihn und lese in goldenen Buchstaben auf dem weißen Seidenfutter den fremden und doch so bekannten Namen Athanasius Pernath. Jetzt lässt es mir keine Ruhe mehr. Ich ziehe mich hastig an und laufe die Treppe hinunter. »Portier, aufmachen!« »Ich gehe noch eine Stunde spazieren.« »Wohin, bitteschön?« »In die Judenstadt, in die Hahnpassgasse. Gibt es überhaupt eine Straße, die so heißt?« »Freilich, freilich.« Der Portier lächelt maliziös. »Aber in der Judenstadt, ich mache aufmerksam, ist nicht mehr viel los. Alles neu gebaut, bitte.« »Macht nichts. Wo liegt die Hahnpassgasse?« Der dicke Finger des Portiers deutet auf die Karte. »Hier, bitte.« »Und die Schenke zum Loisitschek?« »Hier, bitte.«